Jetzt läuft alles. Jetzt begrüßt du wieder. Wir haben Glück. Es ist immer noch Punkt 20 Uhr. Es ist Ferienzeit, zumindest in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen auch schon. Es sind einige Hörer wieder live dabei. Ich fange mal an. Ich begrüße oder wir begrüßen Andy Handicap, Angelita, Dr. Ringding, Filia Noctis. Ich kann es jetzt. Gleider 74, Grillzombie, Hippo, Huya, Haha, der Interceptor natürlich, Katrin und Gerwin, KBC. Hero ist gerade rausgesprungen. Der wollte so genannt werden. Captain Kriegstrom ist da, Mika, Team 1966, Tidol, Urbivan, Wolf 382 und Zebra-Domteur. Herzlich willkommen. Ach, ich habe heimlich Filia Noctis geübt. Ich kann es dreimal nacheinander. Filia Noctis, Filia Noctis. Kannst du mit deinen Kindern gleich üben, dann haben wir gleich Sprachübung. Ja, nächstes Mal sage ich es rückwärts. Ne? Der KWC Hero ist bestimmt im Urlaub, weißt du? Bestimmt ein beschissenes WLAN. Ah, wir begrüßen jetzt nochmal KWC Hero. Jetzt kommt er wieder rein, wie lange er bleibt. Es ist auch schön, dass der Hoja das geschafft hat. Der hat ja heute live von irgendeiner wackeligen Brücke gesendet mit schrecklicher Musik im Hintergrund. Echt, habe heute tatsächlich nicht viel mitgekriegt. Mir ging es heute nicht so gut, deswegen war ich heute auch auf den Medien nicht ganz so unterwegs. Ja, der ist ja im Harz im Urlaub, war vernünftig. Schön anzusehen und schlecht anzuhören. Ah, da würde ich auch gerne wieder hin, obwohl wir haben jetzt im September Urlaub. Wer weiß, ob es man dann wieder machen kann oder ob wir dann schon wieder im nächsten Lockdown hängen. Man weiß es ja alles nicht. Ja, ich sehe da auch im Moment noch ein bisschen für Dänemark in 3 Wochen oder 4 Wochen ein wenig schwarz. Mal gucken. Wie ist denn der Stand jetzt so? Naja, in Dänemark irgendwie, ich habe jetzt mal gelesen, die gehen nicht nach Inzidenzen, sondern nach R-Wert, ja. Sich im Land, um zu entscheiden. So, und die sind ja ein bisschen eine ganze Ecke höher als wir, ne? Also ich glaube, die haben eine Inzidenz irgendwie im dreistelligen Bereich im Moment. Üppig. Wenn ich es richtig gesehen hatte und naja. Mal gucken. Was die Voraussetzung, dass du geimpft bist, dann darfst du trotzdem oder auch nicht? Du darfst rein, wenn du getestet oder geimpft bist. Ne? Okay. Wenn du jetzt nicht geimpft bist, musst du dich irgendwie regelmäßig testen. Und dann musst du aus einem Land kommen, was, glaube ich, grün eingeordnet ist. Die haben nach Ampelfarben eingeordnet. Ne? Und im Moment sind, glaube ich, alle EU-Länder grün. Ne? Ah, okay. Ich klinge angeschlagen. Ja, nö, eigentlich. Aber die Kinder kannst, das ist ja doof dann. Ey, ich glaube, unter 14 muss nicht getestet werden. Ah, okay. Ich hatte zuerst auch mal ein bisschen Befürchtung, weil das ist nicht so schön. Ne? Also der Große wird noch gehen, aber die Kleine, das ist dann mit 3 Jahren so irgendwie ist nicht so schön. Aber ich glaube, unter 14 brauchst du nicht testen. Ah, okay. Ne? Ja, wir müssen ja auch mal so Weiterbildung für unsere Hörer machen. Ja, aber ich muss mich auch noch mal intensiv schlau lesen. Das ist der 114 von 7-Tage-Inzidenz. Wieso ist die denn da schon wieder? Ich verstehe sowieso ehrlich gesagt nicht, wieso die in ganz Europa irgendwie so hoch ist und bei uns so niedrig. Die Deutschen waren nicht so gut in der Fußball-EM. Ja, das stimmt natürlich. Wenn du in Dänemark das angeguckt hast, das Stadion und so. Nee, aber ernsthaft, also bei uns ist ja wirklich immer noch, also wenn ich das schon höre in den Nachrichten, wenn sie schon sagen, ja, die hat sich verdoppelt innerhalb von 7 Tagen, ja, von 5 auf 10 ihr Hirnis. Ja, wenn du auf einer niedrigen Inzidenz bist, ja, dann geht genau. Die Verdopplung halt schnell, ne? Genau, da wird wieder gerne mit Verdopplungen gearbeitet oder Prozentzahlen, was ich es besser anhöre. Und ich glaube, der Landkreis Lüneburg, der hat ja irgendwie, der ist ja von 2,2 auf 29 hochgeschnellt oder so. Aha. Weil die irgendeine große Fete hatten irgendwo, ne? Irgendwie mit 600 Leuten und die Maske wurde nicht so richtig getragen und nicht so, ne? Und super Idee. Da war ein oder zwei Infizierte und dann hat das wohl umgeschlagen, ne? Mein Gott, na, da bin ich ja mal mit dem ganzen Scheiß gespannt, ey. Ja, ja. Aber ich habe ja jetzt geimpft, also jetzt müssten wir überall hin dürfen, eigentlich hoffe ich. Gottes Willen, ne. Ich habe jetzt auch dieses digitale Zertifikat ist seit heute gültig. Nee, seit gestern. Also jetzt seit heute. Seit heute. Ja, das hätte ich ja auch fast nicht gekriegt, weil bei der zweiten Impfung der Stempel vergessen wurde. Ach ja, die Geschichte. Hast du den Stempel noch gekriegt dann? Wir sind in Deutschland. Ja, die waren eine Woche später nochmal bei uns auf Arbeit am Impfen. Nochmal so eine Spontanaktion und dann bin ich da gleich hin. Ich sage, jo, die stand schon mit der Spritze vor mir. Ich sage, nee, danke, habe ich reichlich. Ich sage, jetzt hätte ich gerne noch einen Stempel dazu. Aber so eine dritte Spritze wäre mal interessant gewesen. Ne? Ja, gleich zum Ausprobieren. Na, sie hat dann auch gleich gestempelt, obwohl das gar nicht die Ärzte war, die mich eine Woche vor. Aber naja, da wollen wir nicht ins Detail gehen. Ich habe jetzt jedenfalls überall Stempel. Ich habe ein Zertifikat. Ich will ins Erzgebirge im September. Und wenn die mich da nicht reinlassen, dann werde ich das, dann mache ich die DDR wieder auf. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, also so in Deutschland intern, glaube ich, jetzt ein bisschen steigen und so, aber ich glaube, dass die jetzt irgendwie das Reisen wieder einschränken. Ich sehe auch, dass unsere Hörer ja schon reichlich unterwegs sind, muss man ja auch mal sagen. Merkt man ja schon, von wo sie sich teilweise melden auf Twitter und Co. Und was eine Überleitung, oder? Ja. Eine Postkarte haben wir auch gekriegt von Dr. Ringding aus Travemünde. Genau. Vom Strandspielplatz. Ich habe mir das angeguckt. Wahrscheinlich hat seine Freundin einfach abgestellt und gesagt, hier, bleib mal hier so lange und ist dann einkaufen. Ich hole dich wieder ab in 3 Tagen. Genau, nach Urlaub. Ja, das war es dann aber auch schon an Postkarten. Also dafür, dass jetzt alle in Urlaub sind, hatte ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Ja, aber der Urlaub geht erst los. Ne? Ich glaube, Nordrhein-Westfalen ist jetzt erst seit 1,5 Wochen oder so. Vielleicht sind die Karten noch unterwegs. Ne? Stimmt. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Ne? DDR auf, da kommst du nicht mehr rein. Ja, das meine ich ja. Das haben die dann auch nicht anders verdient. Dann kommen die nämlich auch nicht mehr raus, wenn die mich nicht reinlassen. So. Ich wollte gerade sagen, da steht doch immer was hier von Wandernadelstempel und so, dass Jörg jetzt nicht mehr sammelt, das stimmt, da kommen wir später zu. Ja, stimmt, da kommen wir auch noch was. Ja, nee, ich sammle jetzt nur noch Stempel für den Impfausweis. Ich müsste mich sowieso mal, ich hab meinen Impfausweis ja gefunden, das war noch ein weißer. Und die letzte Impfung war aus den 90er von der Bundeswehr, genau. 1990, als ich bei der Bundeswehr angefangen habe, muss das gewesen sein, so in etwa. Da waren die letzten Stempel hier. Also Tetanus und ähnliches, alles irgendwie. Ja, das war bei mir genauso. Bei mir hat der Arzt reingeguckt und sagte, oh, Zeckenschutzimpfung, die könnte über sein. Ich guck rauf, die war auch schon 12 Jahre alt. Ne? Ja, die könnte man wieder auffrischen. Dann fiel noch ein Zettel raus von der Schweinegrippe damals, was das war. Echt? Nee, ich habe also wirklich gar nichts. Ich habe seit der Bundeswehr keine einzige Impfung mehr bekommen. Die sagte gleich zu mir, haben Sie denn noch einen alten Impfausweis? Ich sage, ja, so einen weißen. Nee, ich sage, um Gottes Willen, den können Sie gleich wegschmeißen. Das hat sich komplett erledigt. Die brauchen Sie nicht mitbringen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Da stand immerhin sogar noch die Blutgruppe drin. Steht bei den neuen gar nicht mehr drin. Nee, steht nicht mehr drin. Nee, das stimmt. Also unser Hörer kann ich euch nur empfehlen, guckt mal nach, wo euer Impfausweis her ist, sonst ist vielleicht auch mal Zeit, einen neuen zu holen. Ich bin also weder Impf-Fan noch Impf dagegen. Für mich ist das aber alles auch irgendwie so ein bisschen Lebensrisiko. Das bei Corona habe ich eingesehen und die anderen Impfungen, ja, mein Gott, wenn ich irgendwann irgendwas kriege, dann ist das halt so. Kann ich auch nichts machen. Also Zecken muss ich wirklich mal wieder machen. Gerade dieses Jahr ist auch ein sehr starkes Zeckenjahr, finde ich. Echt? Ich habe noch nicht eine gehabt. Oh, ich war am Wochenende unterwegs, am Sonntag, da in der Ecke Egesdorf, da Evendorf da und durchs hohe Gras, kniehohes Gras, da konntest du quasi, die Zecken haben dir schon zugewunken, so nah waren die dran. Und dann bin ich da rausgekommen aus dieser Strecke und wirklich die ganzen Beine, ich glaube 20 Stück je Beinseite, komplett voll. Ne? Ja. Also erstmal ich hatte Zeckenschutzmittel mit und noch eingesprüht, aber dadurch, dass ich immer nur bis zu den Waden einsprühe eigentlich und die quasi oben an den Oberschenkeln gelandet sind durch das hohe Gras, zu Hause erstmal schön geduscht. Ne? Also Heike hatte kein Gebissen, aber ich hatte unheimlich viel mitgenommen. Ne? Ich würde sagen, Heike hatte eine, ja, und bei mir dieses Jahr tatsächlich noch gar keine. Und so die letzten 2 Jahre hatte ich über das ganze Jahr 5, 6 Stück, aber das Komische war ja immer, die waren ja mal bei mir, die haben sich da reingesaugt und waren tot. Ich brauche offensichtlich nicht geimpft werden. Das ist alles so alt und vergammelt, dass die da sofort verrecken, wenn die mich beißen. Bisher hatte ich dieses Jahr schon 2. Und das ist auch eigentlich ungewöhnlich. Meistens habe ich immer 1 so pro Jahr. Aber dieser 2 hatte ich schon. Doch. Ja, nee, ich lasse das erstmal noch weg. Muss jeder wissen. Und genau, Hippo schreibt gerade eine Zecke dieses Jahr beim Rasen. Ich hatte tatsächlich auch eine Zecke, habe ich mir im Garten geholt. Ja, das hat Heike ja auch schon gehabt, das stimmt. Ja, die sind also mittlerweile überall. Das ist das Gute. Heike ist niedlicher und süßer, da gehen sie eher ran. Siehst du, da habe ich meine Ruhe, brauche ich keine Impfung. Also, dass sie bei dir nach dem Beißen verrecken, das finde ich schon extrem lustig, muss ich sagen. Ja, das ist seltsam, aber es ist wirklich so. Meistens ziehen wir die tot da raus. Also, das ist nicht nur einmal so gewesen. Also, irgendwas muss ich vom Blut haben, was nicht so gut ist für die, keine Ahnung. Oder das sind alles so Alte, dass sie dann versterben vor Angst. Mal gucken, wie das jetzt nach der Impfung ist. Nicht, dass die irgendwie automatisch so zu Hulk werden oder so. Ja, stimmt. Naja, mal gucken. Ja. Meine Liste habe ich erweitert. Das nur so als Erwähnung. Also ich habe mir jetzt doch mal wieder GC Project geholt, damit ich dann auch im Podcast mal darüber reden kann, falls da mal sich was ergibt. Für ein Jahr habe ich das mal wieder abgeschlossen. Mhm. Ich finde es immer noch, solange der solange die keine Ignore-List können, finde ich das immer noch ein bisschen schwierig. Also da, ja, weiß ich auch nicht. Also das fehlt mir wirklich bei Project GC. Also wer das nicht kennt, das ist, ja, muss ich auch mal dazu sagen, wie ist denn die Adresse von denen überhaupt? Moment. Das habe ich jetzt hier nicht liegen. Ich glaube, project-gc. Ach, siehst du, Interceptor. project-gc.com. Da kann man also hauptsächlich Auswertung und Statistik machen, aber auch eigentlich wohl ganz gut planen. Für einen Urlaub zum Beispiel oder so. Auf Klick kriegt man die 30 bestfavorisierten Caches, wo auch eingerechnet wird die Favoritenquote. Und ich wollte also sagen, nicht die Zahl, sondern die Quote. Und ja, das ist schon sehr perfekt gemacht. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Muss man da was abschließen? Nein, Hippo, muss man nicht. Aber man hat halt so ein paar Vorteile. Irgendwie, man kann sich da so ein virtuelles GPS zusammenbauen und genau, Graf Zahl hat das mal irgendwo erklärt. Also sucht danach, da findet ihr genug Artikel drüber. Dieses Project GC ist, wer da echt Bock drauf hat, das kann schon echt unheimlich viel. Da gibt's überhaupt keine Frage. Genau, Pocket Queries mit 10.000 Caches drin sind möglich. Also ist ein geiles Tool. Ich finde es auch relativ, ich glaube 22 Euro im Jahr, das ist jetzt auch nicht das so okay. Teuer. Billiger als eine Premium-Memberschaft, ne? Genau. Aber es kann halt keine Ignore-List. Und die kriegt man nur über einen Umweg hin, den ich jetzt auch wieder gegangen bin, aber der ist halt schon ein bisschen nervig. Man nimmt seine Ignore-List und schiebt die sozusagen komplett in eine zweite Liste, die man, was weiß ich, Project GC nennt und auf privat setzt oder auch öffentlich, ist ja egal, und nimmt diese Liste dann mit rüber. Dann kann man da wieder so praktisch über Bande, hat man dann doch eine Ignore-List in Project GC und kann die auch benutzen. Mhm. Geht schon. Ja, ist aber eben, das ist immer noch schade, dass das nicht direkt geht. Und da habe ich mal reingeguckt und da fiel mir wieder auf, ey, wie sind die, ich habe fast die Top 50 auf Ignore. Viele Mystery, Basteldinger und was nicht alles. Also es ist schon, es gab mehrere Quests für eine Ignore-Liste, weil die Frage gerade von Dr. Ringding kommt. Da haben viele nachgefragt. Und da stellt der Programmierer sich immer ernsthaft hin und behauptet, naja, das wäre eine Einzelanfrage, das wird fast keiner haben wollen. Und naja, ich weiß nicht. Kann man so versuchen. Ich weiß gar nicht, wo wollte ich eigentlich drauf hinaus mit dem Ding? Ach so, und da fiel mir wieder auf, dass da auch so viele habe ich auf Ignore und vieles waren halt auch Mysteries. Und davon habe ich so ein paar, die ich echt spannend fand, auf meine Liste wieder gesetzt. Deswegen erwähne ich das nur. Ah, okay. Unsere offene Mystery-Liste, die findet ihr im Blog irgendwo auf der rechten Seite, steht das auch drunter. Sowohl deine als auch meine. Ich hatte vorher nur noch 3 Stück drauf, deswegen erwähne ich es mal, dass sie jetzt wieder ein bisschen größer ist. Ja, bei mir hat der unser, wie heißt der da, 7MID, ne? Ja. Der hatte mir einen zwischendurch geschickt, den er gelöst hatte. Ansonsten ist meine Liste noch relativ voll, aber es sind auch einige echt beknackte Rätsel bei. Also ich kann das verstehen, dass das ein bisschen dauert, bis die abgearbeitet ist mal. Ja, ich hatte auch einen gewissen Spaß. Ich habe eine Lösung gekriegt für so einen Cache, der ist irgendwie 4 Jahre alt, ist 3-mal erst gefunden worden. Und den Owner kenne ich auch. Der weiß auch haargenau, dass ich den nicht gelöst habe. Da bin ich aber richtig mit Vergnügen gefahren und habe den gemacht. Ach, herrlich. Ich sehe gerade, Membership gibt es ab, schreibt er gerade. 1760. Aber wo hat er die gefunden? Ja, ich sehe gerade, ich bin auf den Link gegangen. Achso, ich kriege die jetzt natürlich nicht angeboten, weil ich Mitglied bin, okay. Aber Interceptor schreibt es gerade, 1760, genau, ist steht bei mir auch, die günstigste Variante. Du hast momentan keine aktiv bezahlte Mitgliedschaft, 17,60 Euro im Jahr. Aber das ist aber, glaube ich, wenn du über 3 Jahre abschließt oder so, ne? Naja, wie auch immer, guckt euch das selber an. Ist jetzt hier nicht so entscheidend. Ich sehe gerade, Stellinger geht's auch so. Hamburg hat ca. 2800 aktive Caches. Davon habe ich eine Drittel auf Ignore. Ja, das ist bei mir gar nicht so weit weg davon. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ein bisschen weniger, aber ja, ja. Ich habe die tatsächlich nicht alle auf Ignore. Ich habe sie anders ausgeschaltet. Ne? Ich habe zum Beispiel die GPX, die ich mir aus Handy ziehe. Da sind viele Mysteries nicht drin, ne? So, und damit fällt dann halt vieles von der Ignore-Liste, was da drauf müsste, einfach weg, weil ich es auf dem Handy nicht mit habe. Ne? Ah, okay. Und auf der Map lasse ich mir die Mysteries teilweise auch nicht darstellen. Und dann passt das schon. Ja, okay. Da kommt wieder gerade einer rein. Was ist denn mit dem? OMG meets WTF. GC8RFT0. GC8RFT0. Und der, was ist mit dem? Der soll besonders gut sein. Oder was ist mit dem? Ich guck gerade mal. Ach ja, der ist auf dem Mysterio offen bei mir. Ja, den hatte ich da auch drinne gefunden. Ja, also wie gesagt, ich habe es ein bisschen erweitert. Wollen wir jetzt auch nicht ewig in Länge ziehen. Ich freue mich drüber und wenn ich sie nicht kriege, ist das allerdings auch nicht schlimm. Also ich weiß, dass mit Sicherheit schon wieder welche den Schaum vom Mund haben, weil man das so abräumt. Ich sag mal, wie es ist. Wir haben wirklich viele spendenfreudige Hörer. Ja, ja. Und Geld ist scheiße. Geld ist nicht scheiße, aber das ist einfach von der Verwertung her als Podcast von Arsch. Das kannst du vergessen. Sachen schenken ist doch auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Nee, und ja. So eine Mystery-Lösung, da habe ich was von. Ich sag mal jetzt, die wo wir gerade bei Spenden sind, die Spenden für unser Event trudeln ja hier so nach und nach ein. Die Spendenliste wurde ja auch schon ganz gut reduziert. Ja, kommen wir nochmal zu. Lass uns das nochmal gleich in die Kommentare mit reinnehmen. Achso, ja, genau, okay, genau. Ja, denn. Weil das kommt jetzt sowieso die Kommentatoren. Genau, die Kommentatoren kommen, richtig. Willst du wieder? Du machst die Namen immer. Genau, die Kommentatoren waren dieses Mal Markus Gilbert, Karl Marx, Grafzahl 75, Micha und Caro, 7MID2, sehr enttäuscht ich bin, Wizardland und Hamichel 777. Genau. Ich sehe gerade, ich habe schon wieder gelöscht, statt einfach rot zu färben. Ja, alles gut, wenn wir durch sind damit, ist es ja okay. Also waren es heute ein bisschen wenig Kommentatoren, heute, dieses Mal ein bisschen wenig Kommentatoren, macht aber auch gar nichts. Wirklich viele Beiträge zwischendurch, ne? Eben, es ist auch Urlaubszeit und ja. Wenn einer keine Lust dazu schreibt, schreibt er nicht, das ist nicht weiter ja. Schlimm. Ja, genau. Was kam in den Kommentaren vor? Also die Karawane der Toilettentrollis auf Campingplätzen kennen, also andere Hörer, wie wir das feststellen. Genau, ja. Dann wurde festgestellt, dass man unter DSM als erstes Deutsche Schifffahrtmuseum findet. Ob es eine Verschwörung ist? Nee, haben wir tatsächlich nichts mit zu tun. Aber mit dem Deutschen Schiffermuseum, damit, ne? Rheinschiffer zum Beispiel. Ja, okay, ich dachte, genau. aber unter DSM Geocaching werden wir dann auch gleich gefunden. Also von daher haben wir alles richtig gemacht. Den nehmen wir gleich nochmal, genau. Berufsgeocacher geblieben ist, wurde auch nochmal gefragt. Ja, weiß ich auch nicht, muss ich sagen. Das habe ich tatsächlich auch gefragt. Und zwar. Hab ich mal geforscht ein bisschen, da ist aber nicht mehr wirklich was. Ist nicht viel, ne? Ich habe auch geguckt. Obwohl auf Facebook ist er sozusagen so wieder wie so ein Zombie auferstanden. Da droht er wieder, dass er ein bisschen mehr macht, ist dann aber nichts mehr nachgekommen. Also da hat er nochmal zwei, dreimal was gemacht. Dann hat wohl keine Sau mehr gewusst, wer der Typ überhaupt ist und auch nicht weiter geguckt. Wahrscheinlich macht er dann jetzt wieder weiter mit seinem Horst Schenker-Profil. Ne? Ja, ich denke, der ist verschwunden, der ist weg. Und die letzte Kommentar ist von unserem sehr enttäuscht ich bin. Ich muss gestehen, ich war auch sehr enttäuscht, dass wenn uns einer schon immer angreift oder kritisiert, da immer so zwei Sachen zusammenkommen. Das eine ist immer als Sockenpuppe, warum hat man nicht den Mut, das einfach offen zu machen? Und das zweite ist immer diese, wie soll ich es denn nennen, grenzenlose Dummheit oder was? Also was uns ja letztlich unterstellt oder hauptsächlich mir unterstellt wird. Ja, allgemein auch uns eigentlich. Ja, betrifft ja beide. Dass wir uns kaufen lassen. Genau. Weil wir jetzt das Kescher-Café erwähnt haben. Also muss man die Geschichte einmal kurz zusammenfassen. Kescher-Café ist ja von Wizardland, Wizardland. Bau. Und das ist ja der Podcast-Tee. So ist ja der Schwung. Genau, das ist einer vom Podcast-Tee ist das, genau. Genau. Und wie soll ich sagen? Ich glaube, die Leute verstehen das immer falsch. Weil auch in dem Kommentar kam, dass ich mich ja immer über die lustig mache. Nein, ich mache mich nicht immer über die lustig. Ich habe mich mal am Ende, als wir das letzte Mal in die Pause gegangen sind, sozusagen gesagt haben, wir hören das mal auf, einfach darüber aufgeregt, wie sie sich dazu geäußert haben. So, das war alles. Und dann habe ich mich ab und zu darüber lustig gemacht, oder mache ja heute noch, dass sie so viele Gewinnspiele machen. So. Mhm. Das ist auch so, das bleibt auch so. Und ich werde mich auch weiterhin lustig machen über Podcasts, die fast nur aus Gewinnspielen bestehen. So, aber das heißt aber, ich glaube, man muss das wirklich erklären. Manche verstehen das sonst irgendwie nicht. Das bedeutet nicht, dass wenn ich jetzt in Wizardland irgendwo treffe, wir beide die Messer ziehen und uns abstechen, sondern wir haben einfach unterschiedliche Meinungen, wie man einen Podcast macht. Punkt, das war's. Erstens das und zweitens darf man immer nicht vergessen, Leute, hier steht ganz oben drüber, wie auch in unserem Kanal, wir sind ein Boulevard, ne? So, und da wird natürlich auch mal etwas bisschen überspitzt, ne? Da wird auch mal ein bisschen gestichelt. Genau. So. Das macht der Wizardland ja genauso. Sein Brief lautete ja auch, wie hat er das, ich muss ehrlich sagen, erstmal, ich ziehe da echt einen Hut vor, weil er das wirklich klug gemacht hat. Das war echt zu geil. Da stand nämlich drin, ja, uns wurde ja mitgeteilt, aber die hören uns natürlich auch nicht. Wir haben gehört, dass ihr Hilfe braucht für euer Gewinnspiel. Wir brauchen keine Hilfe. Wir wollten unseren Hörern endlich mal die Möglichkeit geben, was Sinnvolles zu spenden. Aber also auch von da kam Seitenhieb und ich fand den auch völlig okay. Und dann hat auch nicht der Podcast T uns was gespendet, sondern das Kescher Café. Und zwar so, dass wir eigentlich auch gar nichts mehr gegen machen konnten, sondern er hatte das Paket nämlich schon losgeschickt. Und dann kam die Nachricht, genau, ja. Genau. Und ich muss ihm auch sagen, er hat auch in der Nachricht klar geschrieben, wenn er das nicht will, soll ich zurückschicken. Oder auch, dass er nicht genannt werden muss. Er freut sich natürlich, wenn er da genannt wird, aber wir müssen ihn nicht nennen. Und ich erstmal fand ich das super sympathisch, sich so in unseren Podcast zu schleichen. Das muss ich ehrlich mal sagen. Also Chapeau, das hat er einfach Und dann darf man nicht vergessen, er hat sich auch wirklich nicht lumpen lassen, ne? Nee, das war ein großer Karton. Das kommt dazu. Also die Hälfte unserer Liste quasi abgearbeitet, ja, ne? Und also so da habe ich blöd aus der Wäsche geguckt. Ja. So, und jetzt kam aber das Thema Kaufen, weil wir hatten dann ja einen Artikel dazu geschrieben und auch das Kescher Café erwähnt. Also wenn uns jetzt das Logbook ähnliches gespendet hätte, hätten wir das auch besser erwähnt. Ja, definitiv. Dann wäre es auch ein schönes Buch geworden. Genau, dann wäre es ein perfektes Buch. Also, Kinders, das ist so doof, dass es schon wehtut. Nein, wir haben das Café vorher auch schon mal positiv erwähnt, weil ich da auch keins gegen habe. Es heißt immer, das hieß in dem Kommentar, aber ich würde die Krallen verlieren, weil ich ja jetzt plötzlich nichts mehr gegen Kommerz hat. Ich habe noch nie was gegen Kommerz gehabt. Ich mache nur nicht den Kommerz, der versucht, das Hobby zu verändern. So wie zum Beispiel so aus Region Hannover, der da versucht, seine eigenen Regeln einzuführen. Ja, gegen solchen Kommerz habe ich richtig, richtig, richtig was. Aber wenn da einer irgendwo einen Online-Shop aufmacht, der geht mir auch am Arsch vorbei. Und dieses Kescher-Café hingegen, das fand ich sogar sympathisch, weil für den Kaffee soll er das sein Geld verdienen. Wenn er ernsthaft rumfährt und Kescher einen Kaffee da ausgibt, ne, dann finde ich das eine geile Idee. Ja. Punkt. Ja. Und grundsätzlich auch, wenn er da jetzt irgendwie vor Ort auch einen Kaffee hat, wo er einen kleinen Shop mit drin hat oder so, ne? Mein Gott, nochmal, das ist nochmal eine andere Idee irgendwie, ne? Genau. So ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ne? Als wenn du nur so einen Laden hast. Ja. Ne? So, und das hätte ich auch positiv erwähnt, wenn er uns nichts gespendet hätte. Mal abgesehen davon, um sich kaufen zu lassen, lieber Kommentator Mann, muss erstmal eins gegeben haben, man muss ja einen Vorteil haben. Welchen Vorteil habe ich denn, wenn mir das ansonsten die Gäste, also die unsere Hörer gespendet hätten? Ja, du hast ja in dem Kommentar, habe ich zumindest gleich erkannt, der hört uns gar nicht, derjenige, oder nicht mehr, weil den hätte ja gewusst, dass dieser Spendenaufruf ja nur dafür war, dass ihr gesagt habt, wenn ihr uns unterstützen wollt und nicht irgendwie spenden wollt an die Pott-WG oder was auch immer, dann macht es bitte und spendet einfach was fürs Event, für die Tombola. Genau. Das letzte Mal bei der Tombola, da hatten nachher 5 Leute ohne was nach Hause gegangen sind. Ja. Das wird dieses Mal nicht passieren, sage ich jetzt schon. Das wäre aber auch ernsthaft nicht passiert, wenn überhaupt niemand was gespendet hätte, wenn die Scheiße mich selber gekauft. Genau. Also, so, und dafür war es halt gedacht. Und du merkst halt, derjenige, der diesen Kommentar geschrieben hat, wusste gar nicht, warum wir diese Spendenaktion aufgerufen haben. Das ist jetzt natürlich das Kescher Café, das konnte man aus dem Artikel auch ganz klar auslesen, dass auch vielleicht anders aufgeschnappt hat und einfach den Karton losgeschickt hat. Ja. Ja, das hat er nicht nur so aufgeschnappt. Das ist der kleine Seitenhieb, der genau zurückkommt. Ja, ja. Und den haben wir ja auch verdient. Wir haben auch oft genug Seitenhiebt. Also von daher völlig okay alles. Warum ich da so lange drüber rede? Ganz einfach. Mir liegt das sehr am Herzen, dass wir unabhängig sind und auch bleiben. Und deswegen gehe ich da echt so genau drauf ein. Den Kommentaren sehe ich hier selber, fand ich ehrlich gesagt ziemlich dämlich, aber nicht, dass noch einer auf die Idee kommt. Ja, ja. Von der war auch dämlich. Sei es mal erwähnt, wieso ich, was wir dazu meinen. Also, wir bleiben kritisch, egal was uns einer schickt, und das Logbook bleibt scheiße, selbst wenn er mir Bargeld schickt. Und man kann auch daran erkennen, dass wir nicht käuflich sind, wenn man nämlich die Spendenliste durchguckt, sind da so viele Sachen drauf, die wir gar nicht haben wollen. Ich habe noch nicht mal alle geguckt, aber ich wusste gar nicht, dass da ein Malbuch Kacken der Tiere drin ist. Ja, das ist gut, ne? Das hat noch keiner gekauft. Das ist richtig geil. Überlege ich tatsächlich, wenn das keiner spendet, ne, dann bestelle ich das. Muss das nicht alles in braun? Kannst du ja machen, ne? Also ich dachte, das wäre so mal nach Zahl, das wäre so vorgegeben, oder? Ja, den Link zur Liste hauen wir nochmal rein. Ja, auf jeden Fall. Denn ein paar Sachen sind halt noch drauf und ich frösche auch auf, wenn es da irgendwie leer wird. Aber es ist mittlerweile so, ich habe hier oben so eine Kiste stehen, so eine IKEA-Box, die ist voll. Ne? Also ja, mein Rucksack aufs Event ist definitiv voll. Also diesmal wird keiner leer ausgehen. Und deswegen haben wir das ja auch so ein bisschen gemacht, weil irgendjemand schrieb eben gerade, glaube ich, Dr. Ring, 3 Gewinne würden halt reichen. Das letzte Mal war es wirklich doof, da waren es ja irgendwie mal 60 Leute und es sind wirklich nachher 5 ohne was nach Hause. Ja, das stimmt. Das hat auch schon echt viel aufgefahren, aber es hat nicht ganz gereicht. Ja. Ja, ich habe diesmal, ich weiß, Heike sagte auch schon, wie wollen wir das alles hochkriegen? Weil Heike wahrscheinlich nicht mal mitkommen kann. Schade. Das ist ein bisschen problematisch, weil wir haben eine Freundin, die wird 60 an dem Tag, da werden wir uns wohl aufteilen müssen. Aber ich habe gesagt, nee, also für mich ist Event jetzt... Wir haben auch einen Geburtstag an dem Tag, die wird aber nicht 60, sondern 49 oder 48. Aber selbst 60, dann gehe ich da nächsten Tag hin, das war jetzt so lange geplant, da gibt das überhaupt kein Problem. Ja. Der Tag ist Event-Tag. Nee, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich jetzt, also... Es wird schon knapp in der Tasche, aber ich kriege das schon irgendwie hin. Also ja, wir kriegen das auch irgendwie. Irgendwelche Sherpas hat man da immer noch, die mitschleppen können. Das denke ich auch. Und es ist halt so, zum Event auch nochmal, wo wir gerade dabei sind. Ich habe mit dem Herrn vom Landkreis ja gesprochen, persönlich gesprochen, am Telefon. Ja. Und der hat mir tatsächlich nochmal erklärt, wo diese Bustouristik oder Busgruppengröße herkommt. Also es ist ganz klar so, dass eigentlich Veranstaltungen sind im Naturschutzgebiet verboten. So. Und Veranstaltungen sind zum Beispiel Umzüge, wenn wir da oben Kaffee verkaufen würden oder sowas. Das ist halt, hat Veranstaltungscharakter. Und das ist halt nicht erlaubt. Ja, und klar. Er sagt dann halt, er sagte, ja, also wenn jetzt eine Gruppe eine Busgruppe voller 25- bis 30-Jähriger da oben steht, dann hat er da kein Problem mit. Ja. Wenn es da mehr wird, dann hat das so einen komischen Charakter. Dann habe ich gedacht, na, Moment mal, ich sage, Geocacher sind ja nicht eine Altersgruppe. Ja. Also die sind ja von 10 bis 99, wenn sie noch laufen können. Ne? So, und er sagt, aber daher kommt das halt, dadurch, dass es keinen Veranstaltungscharakter haben soll, sowas, so eine normale Touristengruppe, da ist das okay. Das wird er aber niemals schriftlich rausgeben. Gut, das hat er, glaube ich, nicht gewusst, dass er es mal gemacht hat. Aber er sagt aber, das ist halt so, wo er das halt toleriert. Ja, er hat weniger Probleme damit, wenn da 3 Geocacher am Tag hochlaufen und unter einem Stein eine Dose suchen, als wenn da 150 Leute klar. eine Veranstaltung machen. Kann man ja auch verstehen. Und deswegen wird es das nächste Mal so sein, dass wir das Event nicht direkt auf dem Berg veranstalten werden. Ja. Sondern das anders machen werden. Und wer dann mit auf den Berg möchte, geht mit auf den Berg. Genau, wir pappen einfach am Parkplatz ein Logbuch hin. Ja. Damit jeder auch loggen kann, wenn er nicht hochkommen will. Aber das eigentliche Event wird dann auf dem zweiten Wegpunkt liegen und dieser Wegpunkt ist dann oben auf dem Berg. Genau. Ich hätte nämlich, also wenn es jetzt auch gescheitert wäre an irgendwelchen Vorgaben oder vielleicht auch noch scheitert, wer weiß, wie sich das entwickelt. Ja, das stimmt. Dann ist das halt ein Treffen ohne Punkt, dann ist es so. Ne? Das ist sowieso, da müssen wir auch nochmal klar zu sagen, es gibt natürlich immer ein gewisses Restrisiko, dass der Reviewer am Ende sagt, nee, ihr hattet nur 30 angemeldet, da sind 60, haben sich gemeldet, wird das Ding retracted. Da haben wir aber keinen Einfluss drauf. Na gut, das hatte er ja auch schon kommuniziert, ne? Dass halt wir wirklich da irgendwie agieren müssen. Deswegen habe ich das Listing jetzt auch deaktiviert. Weil klar, aber was ist, wenn nachher 60 loggen? Ja, dann ist halt Pech, ne? Ja, dann kannst du aber davon ausgehen, nur das wurde ja auch erwähnt, dass das letzte Mal 60 bis 70 Loks auch mal da waren. Ja. Okay. Dann habe ich gesagt, so ein Doppeldeckerbus hatte auch mal 60, 65 Touristen. Ne? aber da wird es dann definitiv dieses Mal garantiert eine Diskussion dann wieder geben. Ja. Und deswegen denke ich mal, wenn wir es nächstes Mal von vornherein anders machen. Naja, sonst passen wir es an. Also dieses Mal müssen wir mit dem Risiko leben. Wie lang ist die Wegstrecke hoch auf den Wilder Berg? Ich glaube, kürzeste 5 Kilometer? Die kürzeste sind 4,5 bis 5, ja. Also eine Dreiviertelstunde laufen sollte man immer einkalkulieren. Ja. Ne? Ja, also ein Weg. Ein Weg, genau. Der Rückweg wird ein bisschen länger, weil ihr müsst da was mit zurückschleppen. Ne? Ja, reichlich diesmal. Reichlich. Und das, was man gegessen hat, ja auch noch. Wir müssen nochmal die GC-Nummer nennen. Das ist GC9DBJV. GC9DBJV. Und ich formuliere es mal so, man kann da auch hinkommen, ohne Mobilität zu loggen. Ohne Geocacher zu sein. Ja, genau. Kann man dann später loggen, aber erstmal muss man es nicht loggen. Ja, das ich weiß gar nicht, es gibt ja immer noch so einen aus Stade, aus der Ecke da irgendwie, der macht auch immer noch ein OC-Event in der Nähe. Ah, ja, stimmt. Dann kann man da sich den Punkt holen. Aber OC, wer will so OC? Ja. So, jetzt schon sind wir durch mit dem Vorgeblickel. Genau. Und noch mal eben reingeschmissen, wer jetzt Konserve hört im Auto, es ist am 11. September. Ach ja, stimmt, genau. 9-11, ja. Genau, nachmittags. Und wir sagen nicht, wie es aussieht, aber es wird auch zumindest für jeden, ich bringe die nämlich dann erst mit, ich habe die hier schon rumliegen, erst dann werde ich die in Umlauf bringen, eine schöne Woodcoin geben. Ah, ja, okay, die. Die ich dir da gezeigt hatte, die habe fertig. Und es wird, also weil letztes Mal so viel gefragt haben, es wird auch ein Logbuch geben. Ja. Hannover Gegen-Event hat gekniffen, wer war das? Hier der Fliegerfall, Flieger. Wieso? Ich denke, der hat letztes Jahr das gehabt. Nein, letztes Jahr haben die ja nur einen Tag der offenen Tür gehabt. Das Event wurde auf den 11. September 2021 geschoben und die haben dann aber jetzt, weil wir unser Event veröffentlicht haben, hat er, glaube ich, dann in den E-Mails reingeschrieben, dass das Event ja verschoben wird. Aber es gab noch leider noch kein Announcement. Das gibt es bei ihm ja meistens erst ein Jahr später, das ist ja normal. Also. Es wurde per E-Mail von seinem Reisebüro quasi veröffentlicht schon, dass es verschoben ist und in seinem 100 Millisekunden Podcast hat er davon auch schon. Also mal ganz ehrlich, mit dem würde ich doch keine Kescher-Reise machen. Der ist ja nicht mal in der Lage, ein Event zu steuern. Also, ja, aber das, ich finde das echt schräg. Das ist der einzige professionelle Geocacher irgendwo. Nee. Nicht Deutschlands. Irgendwo. Nee. Da ist ja noch der größte Geocacher in Deutschland. Der größte. Gründel. Genau. Ne? Aber er sagt ja mal, er wäre der einzige, sagst du nicht professionell oder so? Oder öfters, naja, Gott. Ich weiß gar nicht. Wie auch immer. Also professionell ist das nicht. Das wäre ja falsch. Da haben wir noch GG, den großen Gründel. Genau. Von daher, ja. Ich hatte ja auch mal tatsächlich jetzt angefragt bei Groundspeak, wie denn das jetzt ist, dass ich das nicht verstehe. Nach dem, was die Reviewer da letztes Mal, haben wir ja schon drüber gesprochen, da teilweise geschrieben haben, da wäre es ja so, dass du gar kein Mega machen kannst, weil wenn der 501. sich anmeldet und du hast nur Platz für 500, dann sollst du dein Event dicht machen. Ja. So, das war das, was die ja geschrieben haben. Da habe ich diesmal nicht mal eine Antwort drauf gekriegt. Also Groundspeak ist da auch immer ziemlich cool in der Auswahl. Da hast du ja relativ zeitnah hingeschrieben. Ja, genau. Nee, ich habe, also da kam gar nichts. Tja. Müssen wir mal so hinnehmen. Ich wollte gerade sagen, müssen wir mal so hinnehmen. Mittlerweile werden ja auch schon unser Event war ja ursprünglich auch ein Celebration-Event. Das ging aber zu dem Zeitpunkt des Publishes noch nicht. Ah. Jetzt mittlerweile habe ich aber gesehen, es sind auch schon Celebration-Events wieder gepublished. Ah. Ne? Frag mal den GCN, da kamen zwei Antworten. Ach so, die haben auch nachgefragt. Echt, haben die zwei Antworten gekriegt und zwei unterschiedliche am besten noch oder wenigstens zwei gleiche. Vielleicht haben die unsere gekriegt, das wird das gewesen. Vielleicht hört uns ja zufällig jemand von denen. Aber immerhin guckt zwei gleiche, das ist ja immerhin schon mal etwas. Das wäre ja noch geiler, wenn die zwei unterschiedliche gekriegt hätten. Das wäre nämlich bei Groundspeak, ehrlich gesagt, auch nicht unbedingt. Das hätte mich auch nicht gewundert, nee. Aber vielleicht könnt ihr uns da mal den Tipp geben, was da kam. Schreib doch mal Zockenpuppe. Ja, stimmt, vielleicht stehe ich da auf irgendeiner schwarzen Liste schon. Das kann natürlich gut auch möglich sein. Aber ich habe die bis jetzt nie bepöbelt. Ich habe immer höflich gefragt, diesmal auch. Also von daher. Guck mal bei der letzten Antwort, die du zurückgekriegt hast, ob du schon eine eigene E-Mail-Adresse hast. Ja, stimmt. Nee, also wie gesagt, kam keine Antwort. Ich habe gefragt, was ich ja letztes Mal auch angekündigt hatte, aber leider haben sie mir gar nicht geantwortet. Ja. Die sind auch zu beschäftigt, haben wir festgestellt. Ne? Ich habe das noch gar nicht gelesen. Du hast reingeschrieben, jeden Monat eine neue Wertung. Ich hatte das nur überflogen im Newsletter. Ja. Das neue Newsletter, was diese Woche rauskam, es gibt eine Challenge, eine Gipfel-Challenge. Passt ja eigentlich zu uns, ne? Ja. Ach, für uns haben die eine gemacht. Jetzt. Ja, genau. Da kannst du irgendwie die Seven Summits, die sieben höchsten Berge erklimmen. Ja. Und es ist aber so, dass es jeden Monat eine angepasste Wertung gibt. Jetzt ist es im ersten Monat so, ein Multicash gibt 600 Punkte. 600? 600. Ein Mystery gefunden, 500 Punkte. Earthcash 450, Adventure Labcash 350. Alter, und einfach in anderen gefunden 325. Adventure Labcash, also eine Station oder den ganzen? Einen Adventure Labcash gefunden. Ja, okay, alles klar, sehe ich gerade. So. Und wahrscheinlich wirst du dann, wenn du zum Beispiel den Himalaya hast, wirst du wahrscheinlich, wenn ich diese Punkte so sehe und wie ich Groundspeak so kenne von den letzten sehr, sehr harten Challenges, die sie hatten, wirst du wahrscheinlich für 900 Punkte den Gipfel erklimmen. 15 Souvenirs gibt's da mal eben. Ja. Alter. Jetzt haben sie aber eine richtige Flut angesetzt, oder was? Ja, ja. Und ich frage mich dann so, also weißt du, wirklich früher habe ich ab und zu mal so auf meine Souvenirs geguckt, ne? Und habe echt gedacht, oh, guck mal, das hast du ja auch schon, ja. Das hast du auch schon. Und dann haben die doch irgendwann mal 2014 diesen August jeden Tag ein Souvenir rausgehauen. Oder 2013, wann das war. Und die Souvenirs waren auch noch total billig und kacke gemacht. Und seitdem gucke ich mir das nicht mehr an. Aber das ist ja, wenn du, sagen wir jetzt 300 Punkte, dann brauchst du für einen Mount Everest auch noch 30 Founds. Und meistens hast du ja 10 Jahre Zeit, das zu machen irgendwie. Boah, aber das ist doch, was sind denn das für beschissene Berge? Das sind doch nicht die höchsten. Das ist eher pro Kontinent wahrscheinlich. Pro Kontinent. Ja, okay, ne? Okay. Aber guck mal, Stellinger schreibt hier gerade, Everest ca. 9000 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, wo er das her hat, aber wenn das so ist, aber auch da musst du dann ja mal sagen, Everest 9000 Punkte, das sind ja im Endeffekt 30 Lab-Caches, ne? Bis März 22, ja, das ist ja ein Witz. Ne, also das, guck mal, jetzt hier steht, im ersten Monat müssen Geocacher, im ersten Monat müssen Geocacher 325 Punkte erreichen, um das Punkuk Jaja Basislager Souvenir und 4884 Punkte, um das Punkuk Jaja Gipfel Souvenir zu erhalten. Ach so. Dann geht das nach Metern Höhe und so. Aber 325 fürs erste. Oh, das wird schwer. Musst du einen finden, ja. Ja. Es ist. Das ist witzig. Es bringt natürlich auch nichts. Es gab eine Zeit lang, da sind dann irgendwelche Leute, haben gesagt, sie loggen dann in der Zeit halt keine Caches mehr, wenn die Challenge laufen. Das kannst du natürlich über 7 Monate nicht machen. Nee, ne? Das finde ich auch insgesamt. Ist Blödsinn. Dann hängt da halt ein Challenge. Ich kann es auch ausblenden. Also das ist doch nur. Ja. Aber, na gut. Gibt halt jetzt, Leute, die motiviert das. Stellinger schreibt gerade immer Tal und Gipfel, dann neuer Monat, alles auf Null. Ah, okay. Ja. Ja, ich werde das wie immer souverän einfach nicht sehen. Das ist so dämlich. Ich sag mal, das tut ja schon weh. Allein, du musst ja im Endeffekt nur 15 Caches im Monat gefunden haben, ganz normale Caches. Ja. Um das Ding da irgendwie zu rocken den ersten Monat. Also das kriegt man wahrscheinlich sogar so hin. Ne? Ja, also das ist, naja gut. Du, irgendwas müssen die auch machen, wenn die Leute zum Zukunftstag zu Groundspeak kommen, müssen die Praktikanten kriegen immer die Aufgabe, du darfst dir eine Challenge aussuchen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Du darfst möglichst viele Souvenire verteilen. Genau. Die darfst du auch malen, nur mit dem Mund und mit den Füßen. Ja, also das ist alles so. Ja, naja, wenn sie das meinen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dadurch, dass sie auch reinschreiben, sie machen jeden Monat eine neue Wertung dazu, ja. Das könnte man irgendwie lassen. Also dann sollen sie auch einmal sagen, komm, wir immer hoch und runter da und dann passen die Punkte immer so. Immer gut. Ja, dann haben wir noch eine E-Mail bekommen sondern übers Geocaching-Magazin. Die haben das verteilt als E-Mail. Ist wahrscheinlich schon zu spät. Wir erwähnen es trotzdem mal für die es noch nicht wussten. Ich möchte dich darüber informieren, dass die Ausgabe 4 2021, in Klammern Juli, August, also die aktuelle, ich weiß jetzt nicht genau, wann die bei denen rauskommt, des Geocaching-Magazins verspätet bei dir ankommen wird. Aufgrund einer Netzhautablösung und einer damit zusammenhängenden Operation, blablabla, bitte ich um Verständnis, dass es dieses Mal etwas länger dauert. Ja, eigentlich nur so als Info für die das Geocaching-Magazin haben und sich vielleicht wundern, dass sie es noch nicht gekriegt haben oder die E-Mail nicht bekommen haben. Er hat halt gesundheitliche Probleme. Wobei ich mich frage, also, finde ich völlig okay. Also klar, wenn er da ins Krankenhaus muss, ob ich jetzt unbedingt meine Krankheit damit reinschreibe, weiß ich auch nicht. Aber gut. Na, vielleicht wollte er einfach verhindern, dass irgendjemand gesagt hat, seid ihr mit dem Grasernten nicht fertig geworden. Ja, das kann natürlich auch sein. Nein, also von uns auch auf jeden Fall gute Besserung. Ja. Also ohne Wenn und Aber gibt es überhaupt kein Thema. Kommt halt jetzt dieses Mal ein bisschen später. Ich glaube, da wird auch jeder mitleben können und das verstehen können. Ja. Also. Aber wäre natürlich schön gewesen, wenn sie die Ausgabe etwas später rausgebracht hätten, weil die Podcast-Rubrik dann vielleicht drin ist. War sie nämlich. Ist nicht drin? So wie ich mitbekommen habe, war sie wieder nicht drin. Nee. Dafür waren aber zum Beispiel erwähnenswerte Facebook-Gruppen drin. Dafür mit Instagram. Ja, das hatte ich mir schon fast. Waren wir da auch bei? Die Geocaching, also die ohne Bindestrich-Gruppe, wurde positiv erwähnt, weil sie von diesen drei Administratoren hervorragend geführt wird. Ja. Also ich glaube, das mit der Grasernte war auch ein Grund. Ja, geschmackloser geht's, oder? Die sind wirklich, Na gut, die haben mal eine andere Meinung als wir, was soll's. Ja. Können wir mit leben, die nimmt eh keiner mehr ernst. So, dann, das habe ich durch Zufall entdeckt auf eBay. Ich weiß gar nicht, den Link, der ist ja viel zu lang zum Vorlesen. Ist egal, sucht bei eBay einfach nach Manuel Andrak Cash. wir finden ihn, Geocaching Kinderbuch. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, ne? Das soll kosten 5,90 Euro. Ja. Ich weiß nicht, was das normal kostet. Ich konnte das nicht so richtig finden. Und dann, wenn du genau guckst, im Kleingedruckten, und dann nochmal 4,50 Euro Versand. Also ja, über 10 Euro für ein Kinderbuch von einem, den sowieso keine Sau kennt. Ich weiß gar nicht, hat er eigentlich Gebote bekommen? Nee, scheinbar nicht. Nee, ich hatte gestern noch mal raufgeklickt, da war noch nichts. Nee, ist auch nichts, ne. Also da habe ich auch gedacht, wer kauft denn sowas? Ich weiß gar nicht, irgendwann die Tage ist mir der Antrag schon mal über den Weg gelaufen mit Geocaching. Aber ja, der hat ja wohl auch, glaube ich, noch mehr geschrieben. Am geilsten finde ich auch Softcover, guter Zustand, sauberes Exemplar, Widmung, in Klammern nicht vom Autor. Ja. Da bin ich im ersten Mal gleich drüber gefallen, weil ich dachte, ja, und dann ist das mehr wert oder was? Aber irgendwer schrieb mir dann auf Twitter, nein, der meint wahrscheinlich einfach nur, dass du weißt, da hat sein Vater was reingeschrieben oder so. Da steht wahrscheinlich drin, ich ficke eure Mutter. Ja, genau. Original aus dem Logbuch übernommen. Da bin ich wirklich erst nicht drüber gefallen. Ich denke, was ist denn das für ein Schwachsinn? Da ist eine Widmung drin, die ist aber noch nicht mal vom Eigner. Das ist ja... Guck mal, Interceptor hat auf die Schnelle eins gefunden, gebraucht für 1,59. Ja, der Preis kommt wohl auch eher hin. Ach, das ist der Typ von Harald Schmidt, genau. Ja, genau, der sich Sidekicks früher mal gemacht hat. Ja, ja, alles klar. Aber kann man bei ihm hier irgendwie sehen, wie toll das Buch sonst so ist? Bücher. Ja, aber das ist doch sowieso ein Schrottbuch. Ja, mal gucken, was das Original kostet. Ne, kann man hier... Der Typ ist auch einfach nicht witzig. Das ist schon von 2009? Verlosung, ja, nee, das Buch kaufen wir nicht auch noch. Vielleicht als Konkurrenz zum Logbuch, weil man weiß es nicht. Ja, nee, das gibt es neu gar nicht mehr. Es gibt es nur noch gebraucht, okay. Da gibt es das bei Amazon wahrscheinlich in einer guten, gereinigten Qualität für 1,37. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das einer neu auflegt. Das kauft doch keine Sau, so ein Buch. Nee. Ehrlich, nichts gegen den Typen da, ich kenne den nicht. Aber solche Bücher, das ist so überflüssig wie nur irgendwas. Rarität, schreibt Kleiner gerade, stimmt. Da wurde vermutlich nur eins von verkauft. Erste Auflage noch, wie viel gab es? 3. Ja, genau. Ja, naja, dann kommen wir weiter her. Bremerhaven hat jetzt eine Geotour. Ich staune immer wieder, dass Bremerhaven irgendwas kriegt. Obwohl, ich verwechsel das mal mit Wilhelmshaven. Bremerhaven. Ich wollte sagen, Wilhelmshaven geht, Bremerhaven geht noch, Wilhelmshaven wird schwieriger, ne? Ja. Also, wenn man nachlesen will, bei Ferrari Girl Nummer 1, sucht ihr einfach unter Bremerhaven hat jetzt eine Geotour. Sie hat sich da sehr ausführlich drüber ausgelassen. Und so wie ich das verstanden habe, hat es ihr relativ gut gefallen. Zumindest ich wollte sagen, die Stationen haben ihr ganz gut gefallen, aber so richtig. Ich hatte das Gefühl, sie hätte ein bisschen mehr erwartet. Okay, ich sehe gerade, Geheimpunkt hat sogar irgendwas da kommentiert. Na gut, aber ja, aber so insgesamt scheint es was man gut machen kann. Ich gucke gerade auf der Karte auch. Ach, das scheint auch da zu sein, wo das Event war da. Ja, genau, Zoo am Meer. Das heißt, wenn das Event mal wieder stattfindet, nehme ich wieder das andere Hotel da und dann gehe ich da auch vorbei. Das heißt nicht Hafenwelten, das heißt doch anders da bei denen, ne? Irgendwie da am Innenhafen oder was das da ist, ja. Ja, das weiß ich gerade. Aber gut, da ist ein schönes Hotel von Best Western, glaube ich, oder so. Da habe ich beim ersten Event da, als ich da war, das war sehr angenehm da, muss ich sagen. War schön. Das gibt ja auch direkt da, ne? Da guckt man direkt auf den Hafen, ne? Ist das nicht so? Es gibt noch Schöneres, aber das ist so richtig teuer. Da zahlst du 200 Euro pro Zimmer. Aber auch von dem Hotel aus guckst du schon direkt auf den Hafen. Das sind durchaus schöne Ecke, ja. Das kann ich nur empfehlen. Dann haben wir, wo wir den schon gerade Geotour, ne, Flieger, wieder mal im Fernsehen. Also das scheint jetzt auch sein Hauptjob zu werden, glaube ich, Fernsehen. Ja, aber leider ist der Bericht nicht mehr zu sehen, ne? Nee, ich habe drauf geklickt, war nicht zu finden. Der war bei RBB Online in der Abendschau. Also ihr könnt da ja selber nochmal suchen, vielleicht findet ihr das. RBB Online in der Abendschau. Am 25.06. war das ausgestrahlt. Genau, das hieß auf zum Geocaching. Aber als ich jetzt auf den Link geklickt habe, war er nicht mehr da. Vielleicht fanden sie es doch, haben sie gemerkt, ach nee, War doch nicht so, so toll. Also es, ja, der, genau, der Flieger war da und hat hat's komplett versaut. Ja, wurde auch, ich glaube auch da war es wieder, dass er professionell, Deutschlands professioneller Geocacher oder so. Und es tauchte dann in dem, und das hat mich so ein bisschen irritiert. Da wurden quasi das Geocaching halt vorgestellt, so ein bisschen Leuten, die sich damit nicht mit auskennen, und wurde gesagt, das ist Pokémon Go für Erwachsene. Und ich denke immer, weißt du, wenn ich dann... Flieger oder Erwachsene, gut. Ja, das. Und ich weiß, also ich weiß nicht, ob man diesen Artikel dann vorher oder diesen Bericht vielleicht vorher auch nochmal zu sehen bekommt, so als Hauptakteur. Ja. Aber da hätte ich doch interveniert und gesagt, nee, Leute, das... Ich glaube, die zeigen die dir gar nicht groß. Nee, ist vielleicht manchmal auch besser so. Kann ich dir aber auch verstehen, wenn die da so einen Artikel machen. Ich habe ja mal bei einem im Deutschlandradio, glaube ich, war das genau, als Vermieter da. Und da kriegst du vorher gar nichts. Das sind freie Mitarbeiter, da triffst du dich irgendwo, der nimmt das auf, der muss das zusehen, dass er einen Artikel draus macht. Da kriegst du nichts vorher. Also da kriegst du vielleicht, wenn du berühmt bist, so wie wir jetzt beide, aber nee, kriegst du vielleicht wirklich, wenn du berühmt bist, aber ansonsten kriegst du das nicht zum vorher angucken. Ja, gut, das mag tendenziell, wahrscheinlich ist das so, ja. Ja, dafür bist du einfach. Aber ich frage mich halt, wie sie auf dieses Pokémon Go für Erwachsene kommen. Also da wird doch, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie im Erstellen dieses Beitrages da auch mal drüber gesprochen wurde. Der hätte ich halt reingegrätscht, ne, an seiner Stelle. Er hat gesagt, das also passt halt irgendwie gar nicht, ne? Aber gut. Ja, weiß ich nicht, ich kenne die Abläufe da halt nicht. Ja, vielleicht sollte er einfach ein bisschen sich wieder mehr um seine Cacher-Reisen kümmern. Die nehmen ja jetzt richtig Geschwindigkeit auf. Ja, da geht's jetzt richtig los. Also er hat noch nicht alles zurückgezahlt, aber immerhin seid ihr schon heiß drauf, wieder zu reisen, wieder reisen zu können, wie wir. Ja, wenn ich erstmal mein Geld wieder habe, wäre es noch schöner. Die Zahlen der Pandemie lassen hoffen, aber es kommen auch immer wieder bedrohliche Rückschläge auf uns zu. Wir von Cacher-Reisen können leider nicht in die Kristallkugel schauen. Bla bla blub. Auf gut Deutsch, er hat also reichlich Werbung rausgehauen, dass sie wieder Reisen veranstalten, neue. Genau, und ich glaube, so kann man das zusammenfassen, oder? Ja, so kann man es zusammenfassen, und es ging quasi im Tagestakt, ne? Also ja. Die erste E-Mail war diese Ankündigung, wir starten jetzt wieder durch. Ja, kam reichlich. Dann kam am nächsten Tag die nächste Spam-Mail, ne? Da hat er dann mal schön darauf hingewiesen, dass sie dann ins Ausland reisen wollen. Ja, vor allem steht in den zweiten Mail schon auch wieder schon, leider ist zurzeit nicht alles möglich. So mussten wir gerade unsere Südamerika-Reise verschieben. Wir sagen bewusst nicht absagen, denn wir wollen sie wiederholen. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich ehrlich gesagt, ich fand das ja alles gut, wie sie es gemacht haben. Jetzt hat sich der Kredit da ja offensichtlich auch nochmal verzögert, wenn ich das richtig gelesen habe und so. Und ich denke immer, Jungs, ich würde gerne mal wissen, ob da wirklich einer bucht im Moment. Also ich würde mein Geld dort nicht hingehen. Nicht, weil ich ihn nicht mag oder weil ich ihm nicht traue, sondern weil mir das alles nicht mehr seriös wäre. Nee, seriös, falsch gesagt. Da ist mir zu viel Hoffnung drin und zu wenig, was ich in der Hand habe. Und mein Geld ist dann weg. Ja, und ich denke dann, man hat quasi nicht mal die dritte Welle abbezahlt wieder. Ja, genau. Man mit der aufrollenden vierten Welle fängt man schon wieder an, neue Reisen auf den Markt zu schmeißen. Ja, das habe ich auch gedacht. Und dann wollen sie nach Teneriffa. Nach Spanien, ja. Wo es im Moment ja auch gerade genau, wo es richtig abgeht. Ja, vor einem Jahr, da ist, und wir werden dieses Haus besuchen, wo die Pestkranken waren. Da habe ich schon ein Video von gedreht, sogar mal damals. Ja, das ist auch so mittelspannend, ehrlich gesagt. Das ist halt eine alte, verlassene Siedlung. Aber so der Reißer ist es auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie durch den im Stollen verschollen laufen. Und sie wollen wahrscheinlich den Wasserfall noch angucken. Also Teneriffa hat schon echt ein paar ganz geile Locations, alles keine Frage. Aber zur jetzigen Zeit, ich gönne ihnen das und ich möchte auch gar nicht, dass sie kaputt gehen, sonst hätten wir auch gar keine Themen mehr. Aber ich weiß auch nicht. Also ich möchte, ich habe eben schon die ganze Zeit nebenbei gesucht, wo das stand. In dem zweiten Mail, wo er halt auch Teneriffa jetzt quasi hier oder Spanien angekündigt hat, stand drin, haltet euch das Wochenende vom 9. bis 12. September mal frei. Vielleicht habt ihr auch schon mit dem Mega in Hannover geliebäugelt. Wir von Geheimpunkt haben uns entschieden, die Veranstaltung mit guter Vorplanung erst im kommenden Jahr stattfinden zu lassen. In diesem Jahr ist alles noch sehr ungewiss. Ja. aber nach Spanien reisen, in ungewissen Zeiten. Ja, das also. Ja, also das, und da, als ich das gelesen habe, dachte ich, Leute, das kann doch nicht sein. Oder? Nee, passt alles nicht zusammen, ne? Das ist sehr, also ich würde sowieso nicht mit den Reisen, Punkt, so, das ist so. Aber da jetzt noch, nachdem der ja das mit dem Geld schon hakte und jetzt wird schon wieder Geld ausgegeben, obwohl noch gar nicht, also, boah, nee. Also vielleicht wird sich sein Risiko belohnt werden, keine Ahnung. Ich kann keinem mit gutem Gewissen sagen, fahr mal mit. Echt nicht. Ich würde da auch nicht buchen, weil die Touren, die da gemacht werden, sind halt nicht meine Art, Urlaub zu machen. Ja, das kommt noch dazu. Auch nicht für ein Wochenende. Da habe ich andere Vorstellungen halt. Ja, ne? Ja. Und ich sag mal, ich bin immer der Meinung, so weit ab bin ich mit meinem Hirn noch nicht, dass ich meine Wochenendtrips, Urlaubstrips auch so geocaching-technisch selbst planen kann. Ne? Ja. Selbst zum Ape würde ich es schaffen, ne, wenn ich wollte. Alleine. Ja, stimmt, muss man auch nochmal hin. Ah, siehst du, der Interceptor hat nochmal einen Link gefunden. Ah, vom Mediathek. RBB in der Mediathek. Oh, schreib bloß nachher mit rein in unsere Links, dann nehme ich das, dann korrigiere ich das. Das ja, also der Link zu dem Pflegefallvideo genau. Kommt dann in die Shownotes hier. Wo der abfliegt. Genau. So, dann haben wir, was haben wir denn überhaupt? Achso, Pokémon Go, ja, genau. Oder dann hatten wir noch bei manchen Cachern, die sollten bei Pokémon Go bleiben. Das fand ich echt zu süß. Es geht um den Cache GC3G69T. GC3G69T, nicht ganz echt. Das fand ich auch cool. Sie ist natürlich ein Newbie mit 3 Pfunden, muss man dazu sagen, aber trotzdem irgendwie süß. Am 24.06. hat nämlich Marlin M2000 gelockt. Dieser Cache, also Cache CHAS geschrieben, das ist mal eine ganz neue Variante, war sehr schwer zu erreichen, aber als wir uns auf dem Getreidefeld umsahen, war alles klar. Das fand ich ja schon geil. Und eine Woche später, also 6 Tage später, am 30.06. fiel ihm dann auf, Moin, ich finde leider nichts und die App hat leider funktioniert. Deshalb, also steht da wirklich so, Moin, ich finde leider nichts und die App hat leider funktioniert. Deshalb sollte er archiviert werden. Nichts Archivlog. Ja. Der ist ja, also, ich meine, selbst wenn man nur 3 Pfunde hat, aber das ist, wie kann man denn so dämlich sein? Also das, dass man das noch nicht versteht. Also selbst mit einer App. Der hat überhaupt nichts geschnallt, aber der ist auch nicht so richtig aktiv geworden danach. Also hat er noch einen dritten gefunden irgendwie, ja, ne? Aber der hat also praktisch, der hat den gefunden und 6 Tage später hat er ihn nochmal gesucht und dann nicht mehr gefunden. Auf Geisel will ich auch, und die App hat leider funktioniert. Das ist auch eine scheiß App, wenn die funktioniert, ja. Da geht ja gar nicht. Die muss noch aufhängen oder ähnliches. Also das ist ja eine echte Granate. Ich schätze mal wieder ein Kind, ne? Das wird ein Kind sein, ja. Sieht mal wieder nicht viel von. 3 Pfunde hat er, das ist genau. Was hat er denn als 3. Pfund? Das habe ich nicht geguckt. Ich habe nur diesen einen mehr angeguckt. 3 Traditionals hat er immerhin gemacht. Ja. Er hat auch Cash jedes Mal in verschiedenen Varianten geschrieben. Das ist ja auch schon mal gut. Die anderen kenne ich nicht. Wachtlei und der zerfallene Bauwagen. Gucken an. Ja, also nicht, das ist so ein richtig, das ist einfach ein Hohlbratz. Also er hat einmal beim ersten, den er gefunden hat, am 8.6., da hat er hier der zerfallene Bauwagen gefunden. Da hat er geschrieben, alles gut. Und da gebe ich jetzt mal eine Great Story. Ja, das ist auch gut so. Ja, weil da hat er wenigstens... Ich glaube auch, nee, wird nicht mehr viel weitermachen. Nee, ich vermute auch. Und vielleicht ist es auch ganz gut so. Ja, dass, genau, ab und zu. Manche müssen auch einfach, ja. Vielleicht ist es auch ganz gut, vielleicht bei Groundspeak sollte ich mal drüber nachdenken, dass er so, ich sag mal so, so ein Zwangsauslocken, so alle 4 Wochen, dass die App automatisch die User mal auslockt. Stimmt. Weil die meisten, glaube ich, wissen ihr Passwort dann nicht mehr. Dann hat sich der ganze Schmand erledigt. Ne? Flexible Sprache, ist auch die Spracherkennung völlig defekt. Ja, aber leider, also ja, habe ich auch schon mal gedacht. Und was man ja heute auch viel hört, wenn du bei irgendeinem eine Rechtschreibung rummeckerst, ja, der hat vielleicht eine Leseschreibschwäche. Ja, aber wir können doch nicht ein Land mit 80 Millionen Menschen sein, wo 75 Millionen eine Leseschreibschwäche haben. Nee, bei den meisten ist es auch keine Leseschreibschwäche, sondern eine Hirnhandschwäche. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch eher. Das ist ja schon absurd. Und dann, wir haben auch wieder eine Menge von diesen Granaten. Wir haben hier wieder einen Log von Crypto Crackpot für fantastische Tierwesen. Ich habe jetzt hier mal die Lognummer im Moment nur. GL14GGVAV. GL14GGVAV. Beim Cache fantastische Tierwesen. Dieser Geocache wurde gestohlen. Das Haar wurde ihm auch gestohlen. Gestohlen ohne Haar. Dieser Geocache wurde gestohlen. Da der Owner des Wäldchens sein Okay gegeben hatte, wird dies eine Anzeige gegen Unbekannt zur Folge haben. Ich werde mir etwas überlegen, wie weiter verfahren werden kann. Wer möchte, kann mittels Fotologen immer voll auf die Platte halten. Ja. Sorry Leute, aber sowas ist echt traurig. Ja, die Frage ist, was ist traurig? Das mit den Bildern? Also es ist wirklich... Ist der Lübeck, was ist denn das für ein Satz? Ist der Lübeck, guck mal, Dr. Ringding fängt jetzt auch so an. Ist der Lübeck? Tja. Der hat, ich habe gerade mal geguckt, das ist ja, sein Log hier ist ja vom 8., vom 9. Mai. Und der hat dann geschrieben, wollen die das ist GC95R7H. GC95R7H. Ah. So, und der hat dann geschrieben hier, am 14.06., nachdem der Cache geklaut zerstört wurde, gibt es jetzt eine Gedenkplatte. Mal sehen, wie lange diese ohne Schändung, Zerstörung, Diebstahl hält. Das heißt, da kann man jetzt wahrscheinlich immer schön einen auf die Platte halten und fotografieren. Ah, Stellinger hat genotet, hat aber nicht viel geholfen. Ja. Needs Maintenance. Nee, muss wohl ein Needs Archiv machen. Nee, Needs Maintenance ist ja eigentlich richtig, aber ja, mal gucken, ob was mal rauskommt. Ich weiß, das ist ja noch gar nicht so lange her, Stellinger. Liest du unsere Shownotes immer heimlich? Ne? Wo, nee, der kam aus dem Telegram-Kanal, glaube ich, bei uns. Ah, achso, okay. Wo ist denn der? Ach, in Niedersachsen. Okay, ist in Niedersachsen. Ja, also da ist wieder auch einer etwas überfordert mit seinem Leben, kann man sagen. Ja, ja. Wer ist heute fies? Boah, sind die heute aber fies. Ich weiß gar nicht, wie der meint. Da kann er uns ja nicht mit meinen. Nein, um Himmels Willen. Um Himmels Willen. So. Ach, und dann, also jetzt kommt der nächste. Jetzt haben wir auch ein echter Poet. Der war gut. Finlay 159. Heißt er so? Ja, Finlay 159. Ich weiß gar nicht, woher die das wussten. Irgendwer schrieb auch, dass der wohl mit seinem Lehrer unterwegs war oder so ähnlich. Das erklärt einiges. Das muss der Deutschlehrer gewesen sein. Das kann natürlich sein, weil jetzt gucke ich vorher, wie der Cache heißt, weil sonst habe ich wieder nur die Loknummer. Das will ich ja nicht machen. Genau. Der erste Cache ist GC79249. GC79249. Und den hat er am 4.6. gefunden. Genau. Also entweder geht ihr über den, genau. Danach war er auch weg, nachdem er den gefunden hat. Entweder geht ihr über den oder ihr geht direkt über Finlay 159. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht, den zu merken. Der hat zwei Funde und der wird auch viel nicht mehr machen. Der hat dann gelockt einen Fund. Genau. Ich habe ohne E. Alles in Großschrift, also seine Shift-Lock-Taste klemmt. Ich habe diese Scheiße gefunden, ihr Wichser. Genau, und Scheiße auch nur mit einem S geschrieben, mit so einem. Nee, das mit S, Alexander Gü. Ist das vielleicht, wenn du Shift-SZ machst? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal eben ausprobieren hier irgendwo. Augenblick. Shift-SZ? Nee, ist es nicht. Warum er das so geschrieben hat, weiß ich auch nicht. Er hat dann aber seinen zweiten Fund, hat er schon ein bisschen mehr geschrieben, das muss man ihm lassen. Da schrieb er, ich habe es nach einer Stunde im Wald rumgerannt, nur um einen Behälter zu finden, wo nichts drin ist. Super Erfahrung. Man könnte also sagen, ich glaube, dass er insgesamt unzufrieden mit der Gesamtsituation beim Cachen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er am 1.6. sich eingeloggt hat und hat sich gesagt, nie wieder. Ja. Das habe ich ausgewählt. Allerdings hat er, glaube ich, auch leider den Cache mitgenommen, weil der war weg danach. Ja, und da würde ich mal sagen, Groundspeak, bei dem braucht ihr diese automatische Log-Funktion, also Auslog-Funktion nicht mehr einbauen. Der ist weg. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Leider frag gerade. Also ich habe jetzt nur den einen noch offen, aber da gebe ich tatsächlich mal eine Great Story. Ich finde, er hat da so viel Mühe reingesteckt. Great Story. Ja. Und Helpful ist sie natürlich auch. Oder, oh ja, jetzt schon zwei Great Stories und ein Helpful, genau. Na, das hat er sich verdient. Das wollen wir ihm auch mal ruhig geben. Ei, ei, ei, ei, ei. So. Es wird mit diesen ganzen komischen Menschen nicht weniger. Ne? Ja, das stimmt. Und dann kam ja so, immer wieder sagen, ja, aber vielleicht hat er so, vielleicht hat er so. Und ich habe gedacht, gut, jetzt fragst du wirklich mal nach. Da hat einer also einen T5 Found, T5 Cache gelockt, ohne dass er dran war. Ich glaube, er hatte geschrieben irgendwie, ich habe den gesehen, oben im Baum gefunden, aber ich komme ja nicht ran. Genau, so in der Art war das. Genau, dann habe ich ihn mal angefragt. Moment, wo ist der erste Satz? Ah, das ist der falsche. Also ich habe ihn tatsächlich mal angeschrieben und gedacht, fragst jetzt wirklich mal höflich. Du hast gefragt, moin, mal eine Frage. Findest du es eigentlich normal, Caches als Fund zu locken, die du gar nicht gefunden hast? Wie zum Beispiel den? Ist wirklich nicht böse gemeint. Ich frage halt nur, wie man zu solchen Überlegungen kommt. So, das hast du gefragt. Genau. Und dann gucke ich gerade, welches war jetzt deine erste Antwort? Ich habe die hier ein bisschen unglücklich sortiert, merke ich gerade. Ach da, frage mich general, also ich glaube, er meint generell, aber frage mich general, wie es sein kann, so einen Baum zu erklimmen, gerade bei so viel Totholz. Also das ist wirklich so geschrieben, wie ich es vorlese. Und es ist auch wirklich fraglich, ob, Punkt, das Ganze, Punkt, nicht so ein wenig zu Leiden des Baumes führt, sowas kann doch nicht sein und bezweifle auch, Punkt, dass man, Punkt, den Baum schadensfrei bezwingen kann, habe auch dazu ein Bild gemacht. Dose mit Fernglas gefunden. Das fand ich den geilsten Abschluss überhaupt. Dose mit Fernglas gefunden. Also ist bestimmt wieder einer von Leseschreibschwäche, anders kann es gar nicht sein. Ja, ja. Und dann hatte ich nochmal nachgefragt, indem ich gesagt habe, pass mal auf, also laut Crownspeak musst du im Logbuch stehen, um den Cache als Found zu loggen. Für deine Kritik gibt es ja die Möglichkeit einer Write Note. Dann hat er mir wieder geantwortet, wenn den Leuten mein Log nicht passt, können sie den gerne löschen, denke ich mir. Da waren bis jetzt zwei Punkt-Logs, die ich so gemacht habe, mehr auch nicht. Und 5 Minuten später ungefragt kam noch hinterher, und ich denke auch mal, sollte das Log den Leuten nicht passen, löschen und fertig, ganz einfach, so nun noch viel Spaß. Punkt. Beim Suchen und Co. schönen erholsamen Tag noch. Ja. Jetzt wisst ihr auch, warum ich meistens einfach gar nicht nachfrage. Ich kann mit meiner Kloschüssel sprechen. Da kommt wahrscheinlich echt Besseres bei raus. Oder man muss ganz häufig halt drüber nachdenken, wie groß die Familie von Zack jedoch ist. Ja. Und komm mir jetzt bitte nicht wieder mit, der hat eine Leseschreibschwäche oder der ist, ach, weiß ich, schlecht drauf oder der ist einfach scheiße. So wie der lockt, also das meine ich jetzt nicht Zaki, sondern den hier, weil so wie der lockt, und zwar nicht wegen seinen Texten, sondern einfach wie er lockt, ist scheiße. Ja, ja. Und der hat es auch nicht kapiert. Denkschwäche. Das muss ich mir merken, das Wort Denkschwäche, das gefällt mir. Denkschwäche ist das auch ein schöner Titel. Ich wollte sagen, das ist die Tidol, die haut ja immer die Titel hier raus. Das, ne, muss ich sagen. Also sie hat gute Ideen für Titel, die nehmen wir. Wahrscheinlich hat sie beruflich auch mit so viel solchen Menschen zu tun, dass ich weiß, wovon wir sprechen. Ne? Ja. Nicht mein Problem, wenn der Owner da stehen lässt, schreibt Stelling gerade. Das stimmt, hast du recht, aber irgendwer wies mich dann auch darauf hin, der hat das also tatsächlich irgendwie wohl 2-3 Tage später komplett gelöscht. Also da hat der Owner dann, ist da wohl tatsächlich tätig geworden. Mhm. Die ist aber sehr verbreitet, ja. Ja, naja, also so verbreitet kann die gar nicht sein, ehrlich. Und die sind alle beim Cachen, die Schreibleseschwächler. Alle, ne? Ja, aber wirklich, also komplette Versammlung, habe ich mal das Gefühl. Können einen richtigen Club aufmachen. Ich sag mal so, wir kommen jetzt noch zum Spezialfall. Oh, beim Geocachen kommst du halt auf sehr viele spezielle Menschen. Wo kommen die immer alle her? Ich meine mal, wir haben, weil da so viele darauf hinwiesen, ich kenne diesen Typen jetzt auch nicht. Ich hatte ein bisschen was von ihm gelesen und dann auch möglichst schnell wieder zugeklickt, weil da wirklich nur Unfug stand. Don Geilo Haha. Ich meine, mal ganz ehrlich, Don Geilo Haha. Also der Name spricht schon dafür, dass es schwierig werden könnte. Ja. Don Geilo liegt also Caches. Ich habe mir das mal so ein paar Stichpunkte angeguckt. Ich habe das hier bei uns als Bild jetzt drin, wenn man auf sein Profil geht. Wie gesagt, alles zusammengeschrieben, ein Wort, Don Geilo Haha. Kommt der aus Hamburg? Ja, der kommt aus Hamburg. Ne, ist mir nicht peinlich. Der muss bestimmt außerhalb von Hamburg herkommen. Und der legt gerne und viele Caches. Vor allen Dingen viele. Ja, das stimmt. Kam die Tage jetzt schon wieder, jeden Tag ja, 3-4 ja, neue. Schon reichlich satt. Und allein aber jetzt diese vom 21.06. sind die, glaube ich, alle gelegt oder was? Die Benamsung finde ich schon, also richtig fantasievoll. Ich habe mal 5 Stück da rausgesucht aus seinen. Don Geilo Runde, Don Geilo Runde 1, Don Geilo Runde, Don Geilo Runde, Don Geilo Runde. Aber beim letzten ist Runde immerhin klein geschrieben. Das ist kein Witz, ich rede nicht von zwei Caches, sondern er hat wirklich, der nennt die alle gleich. Der kommt aus Jenfeld, siehst du, alle auf Ignore, ja, das kann ich verstehen. Deswegen habe ich mir die mal angeguckt, dann hat er ein TB-Hotel gelegt. Ja. TB-Hotel sind auch immer ein Quell wahrer Freude. Aber dieses TB-Hotel ist ein Mikro. Ja, also wo ich immer denke, das kann doch nicht euer Ernst sein, in 8 Meter Höhe, ja, glaube ich, ne? Nee, 8 Meter steht da nur als Hint. Was hatten die? Keine Angel gehabt, tatsächlich. Das ist T2D2 Bildthema-Cache. Don Geilo, Interceptor hat einen Link gepostet. Ja, aber ich meine, viel mehr kannst du auch nicht falsch machen, ne? Klick mal auf den Link, Jörg, von Interceptor. Das ist er aber nicht, glaube ich, hoffe ich. Ich hoffe doch, auch das nicht. Das ist der, war. Alter. Das ist eine Seite. Nein, heterosexuell, das ist ja schon mal was. Von einer Erotik-Community. Ja. Hat er seinen Bauch fotografiert? Ja. Ach, seine Brust. Nee, das ist der nicht. Das Bild, die Bilder, ja, sein Profil sehen anders aus. Ich wollte sagen, eigentlich, das ist zu doof. Also ist nicht. Nee, es passt nicht, das stimmt, das wird er nicht sein. Ich hoffe das. Also irgendwie diese ganze Texte. du glaubst es nicht. Ich weiß, ich schwenke jetzt aus, aber ich gehe mittags immer eine Runde um den Block, ne? Und das geht an der Stadtautobahn, ja, bei uns lang in Harburg. Da geht man unter der Brücke durch und dann kann man auf der anderen Seite von der Stadtautobahn so einen kleinen, schmalen Weg wieder zurück. Da geht man so ein bisschen durchs Grüne. Mhm. Da ist so 20, 30 Meter breiter Grünstreifen. Dahinter ist sofort wieder Industrie, also ganz bisschen, aber kannst schön laufen. Da stehen da irgendwo mitten auf diesem Weg, die gucken die 100 Meter vor mir, zwei ohne Hose. Ich weiß nicht, ob sie, die waren aber nicht am Bumsen, aber die standen nur beide ohne Hose da. Dann sah der eine mich. Dann holten sie sich ihre Klamotten irgendwo her da und zogen sich an. Also ich glaube, ich möchte gar nicht wissen, was sie da gemacht haben. Oder Don Geilo war am Cashen, das weiß ich natürlich nicht, aber. Also ich jetzt war ich gesagt, ohne Hose hätte auch durchaus ich und mein Bruder sein können. Ja, oder mein Bruder und ich. Nee, also die waren echt eklig, die beiden. Ich weiß nicht, was da lagen noch eklige Sachen rum. Ich weiß gar nicht, ich habe nur vorbei und habe gesagt, nee, geh mal lieber weiter. Guck mal nicht hin, ey, wer weiß, nachher, war. Das ist halt immer so, es gibt halt so Stellen, wo die Insider halt wissen, wo man hingehen sollte oder halt eher nicht. Nee, da gehe ich schon seit 2 Jahren immer mittags lang. Also da war noch nie einer. Ich habe das Problem mal gehabt, ich bin irgendwo nach Schleswig-Holstein gefahren, auf eine Baustelle und abends zurück am Parkplatz angehalten, weil ich einfach mal 10 Minuten die Beine vertreten wollte. Ja. Und kaum hatte ich die Tür aufgemacht, standen auf einmal 6 Leute neben dem Auto. Und alle hatten so komische Sachen an. Ja, das ist... Das und da habe ich halt, Alter, finde, kann man das nicht irgendwie groß mal an die Autobahnparkplätze, weiß ich, mit einem pinkfarbenen Band oder rotes Band oder kein, oh Gott, nochmal. Ja, ja, das ist halt immer, ja, es ist, ja. Ja, wobei, das war echt neu. Ich gehe da, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Also es war, ja. Nee, also machen wir nochmal weiter, bevor die Don Geilo sind. Ja, dann habe ich nochmal geguckt, also wie gesagt, Mikro als TB-Hotel und das noch ein Bildthema. Genau, den nächsten, den du reingehauen hast, der ist auch schön. Don Geilo Eisen. Das war der Vorortspanner, ne? Nee, der Don Geilo Eisen. Don Geilo Eisen, hinter dem Baumstumpf steckt ein Eisen im Boden. Die Dose ist magnetisch. Viel Spaß. Genau. Ja. Da kam dann auch schon gleich, also wir müssen ja mal nennen, GC9D7W9. GC9D7W9. Und dann kommen auch schon so die ersten Loks. Wir waren gerade am Familientag an der Ostsee, bla bla bla. Und dann mussten wir nehmen. Moment, gerade als wir los wollten, guck mal, bestimmt auch ein Cache. Ja, genau, da hat er dann offensichtlich schon gewartet, dass einer kommt, weil da war er gerade durch Zufall da beim FTF. Dann kommt wieder ein STF, mehr folgt. Ich sag auch mal, irgendwann mehr gefolgt. Ach ja, da oben. Bei dem scheint es dann noch so geklappt zu haben. Bei dem Cache, ich weiß gar nicht, warum habe ich den rausgesucht. Wahrscheinlich wegen der Stange. Genau, der Stange hat Eisen im Boden. Ach nee, weil er vor Ort war, genau. Genau, das war die Geschichte, weil er da vor Ort war. Dann habe ich noch einen. Das war zu der Zeit, als ich ihn rausgesucht habe, der neueste Don Geilo Holzdose. Der war dann wieder zum Start unauffindbar. Also es ist wohl öfter so, dass er, wenn sein Cache gepublished wird, die Dose da noch lange nicht liegt. Also da nach dem Publish geht er eigentlich wohl im Allgemeinen erst los und legt da eine Dose hin. Da war der erste nämlich gleich wieder trotz gründlicher Suche nicht gefunden. Der nächste bitte. Und am gleichen Tag kam dann Don Geilo mit: Fahr heute Abend mal hin. Und dann auch. Danach hat ihn nur noch einer gefunden, dann, ja. Ja, hat er ihn wahrscheinlich hingelegt gehabt. Ist das auch wieder eine Angelrunde? Ja, das war wohl auch wieder. Gut, mit seinen DT-Wertungen, das hat immer nichts mit Bildthema zu tun. Das sind so anderthalb. Es ist aber ein Bildthema. Kann man machen. Kann man auch scheiße finden. Oh, der ist auch... Dann haben wir Don Geilo HH7. Punkt. Ja, das ist mein Lieblings. Also GC93ZJD. GC93ZJD. Genau, da ging die FTF relativ schnell, ne, am selben Tag noch. Dann kam schon zwei DNFs. Ja. Und der zweite schrieb schon, wir haben hier nichts gefunden und ist auch ganz schön und auch nicht schön mit dem ganzen Alkimüll. Ja. So. Und dann kam so TTF und so weiter. Und dann kam von ihm nämlich. Deswegen irgendwann kam auch von ihm, genau. Dann hat er den erstmal, dann ich täusche zum 1.1.21 die Dose aus. Er meinte wahrscheinlich tausche, okay. Die Stelle ist auch nicht so schön. Ja, das ist das Geilste. Er selber schreibt dann, dass er diese Stelle nicht so schön fand. Genau, da hat er temporary disabled mit, die Stelle ist nicht so schön. Das ist ihm da, ist aufgefallen. Und dann hat er gewartet, bis das von Kanne und Siki. Ja, genau, hat er das ausgesessen. Wurde, weil er es selber wohl nicht geschafft hat, oder was? Also das ist wirklich unglaublich absurd. Und soweit ich weiß, bieten die ihm auch immer alle Hilfe an, aber er ignoriert das immer alles völlig. Also die letzten, seine gesamten Dosen, achso, die brauchen wir nicht raussuchen, die kann man ja über sein Profil sich selber suchen. Ja, ja. Und ich habe immer noch dieses, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal vermeldet in irgendeinem Podcast, auf Facebook in der Gruppe Geocaching in Hamburg, da sucht ihr dann einfach mal Don Geilo Becker am 22. November 2020. Da war er so aufgeregt, dass er seinen Cache da bald published, dass er erstmal ein schönes Bild gemacht hat mit seiner E-Mail-Adresse trocken.bauten.becker@gmail.com. Den würde ich bestimmt zum Arbeiten bestellen. Ja. Und die Telefonnummer ist davor, ist aber auch noch irgendwo drauf gewesen. Die habe ich nicht gefunden, die Telefonnummer. Dann hat er das Bild gewechselt. Am Anfang war die Telefonnummer auch noch drauf. Ja, dann hat er das gewechselt, ja. Sie hat da immerhin rausgenommen. Ja, da fällt ja alles nicht mehr viel zu ein. Das ist wirklich... Also der ist sehr spezial. Ich wollte sagen, der ist sehr spezial und wenn man sich so bei Facebook auch so einen raushaut, dann kann man ja mal ein bisschen stalken, macht auch Spaß. Ja. Ne? Ja, er wurde uns so oft genannt, dass ich gedacht habe, okay, wir fassen das mal so einmal kurz zusammen und können so als Fazit sagen, ja, es fehlt immer noch diese Owner-Ignore-Möglichkeit. Ja, oder alternativ, und das würde auch hier zutreffen, Groundspeak alle 4 Wochen einmal alle User kurz ausloggen. Ne? Ja, der findet mit Sicherheit nicht wieder zurück. Sein Moment, Log der hat, für Nancy's hat er, Big Box. Müssen wir drauf gucken. Sein Log für Nancy's, oh Gott, Nancy's Big Box. Gefunden im Team HoBD. Das kann ich nicht mehr übel nehmen. Ist Nancy's Crazy Big Box? Ja, das ist das die Telefonstelle? Ja, genau. Ja. Das ist einer der wenigen, wo bei mir so eine Resthöflichkeit bleibt und dass ich nicht schreibe, beschissener geht's wohl nicht, ja, als mich mit 7 Kameras gleichzeitig zu filmen. Muss man dazu sagen, den habe ich damals, Station 1 war recht zügig gefunden, aber nach dreimaliger Eingabe war das Ergebnis irgendwie noch nicht komplett schlüssig. Aber es reichte, um zu kennen, was gemeint ist. In der Final haben wir uns ja schon fast gedacht, die nächste Aufgabe konnte dann auch zügig gelöst werden. Ja, siehst du, das habe ich noch sehr neutral und höflich geschrieben. Das ist ja genau ein Jahr her quasi. Am 12.07., als ich in Plön war, oben war ich da. Ah, okay. Manche 2014 Dinge beim, da, fand ich da schon scheiße. Ja, manche Dinge beim Geocachen werde ich nie verstehen und diese Umstände lassen mich staunen. Hier wurde ich völlig und konnte nach kurzem Kampf locken. Ich war auch eigentlich nett, weil eigentlich wollte ich da auch schon aufhören. Ich hatte schon keinen Bock mehr, als ich da die Tür aufgemacht habe. Also für die, die es nicht wissen, das ist GC4CMB3. GC4CMB3. Es ist direkt vorm Haus des Owners. Der kommt wie zufällig bei jedem zweiten angelaufen und die filmen da 3 Kameras. Also unangenehmer geht's gar nicht mehr. Der Mann, der soll in die Bibelstunde gehen, wenn er irgendwie Kontakt braucht. Und hier Hans Damm schreibt noch, zumindest hätte er ja sein Bohrloch angeben können. Ja, habe ich auch nicht gemacht. Ach stimmt, da war ja noch irgendwas mit diesen komischen Bohrlöchern. Ja, ich habe das nämlich irgendwo hingeschrieben und dann habe ich es vergessen gehabt und ist mir auch scheißegal. Hätte mein Log gelöscht, hätte ich gesagt, ich stehe im Logbuch. Ja, ja, wir haben Glück gehabt, der ist dann auch schnell gegangen. Der kam ja bei uns auch echt gleich rausgelaufen, als wir da zugange waren und merkte dann wohl, dass wir ihn alle vier so wirklich mehr oder weniger ignorierten, selbst die Frauen. Und dann ist er schnell wieder verschwunden, weil damit wir das in Ruhe genießen können. Ja. Wo ich auch dachte, so Junge, merkst du eigentlich noch irgendwelche Einschläge oder welche Ruhe in der Box? Ja. Also der Mann war mir echt unsympathisch, tut mir leid, aber das war mir einfach zu viel des Guten. Vor allem, dass er gleich rausgelaufen kam. Ich hab das Ding da gemacht irgendwie und glaube ich noch zwei andere hatte ich von ihm gemacht und dann habe ich quasi aufgehört, weil ich dann keinen Bock mehr hatte. Ja, kann ich verstehen. Also für mich ist Nancyland auch, also ich weiß immer, die meint, oh Nancyland und ich denke immer, oh Gott, Nancyland. Ja, manche mögen es, ne? Also manche fahren ja auch ins Feseseland, ne? Ja. Ich also kann halt ich auch verstehen, man muss mal klar dazu sagen, ne? Der macht da hauptsächlich Bastelcaches und die sind auch wirklich mit ganz viel Liebe und Arbeit gemacht. Das Punkt, das kann ich, glaube ich, so kann man unterschreiben. Der pflegt die auch top, aber man muss dieses Gehampel halt auch mögen. So. Ja, und Stillinger schreibt, so habe ich es auch empfunden. Ich hatte, glaube ich, 3 oder 4 hatte ich von Nancy gemacht und 50% davon ist Schrott. Und genau das hatte ich, das Gefühl hatte ich auch. Ja, klar, bei der Menge, die er raushaut, ne, ist das auch einfach schwierig, da so eine Qualität zu halten. Ja, und dann hast du natürlich, ich meine, wenn alle sagen, Nancyland hier, Nancyland da, dann fahren sie halt alle hin. Da brauchst du auch vor Ort nicht suchen, weil du brauchst nur dahin gehen, wo der Boden am meisten verdichtet ist. Ja. Ist da auch nichts mehr. Da hat halt keinen Spaß gemacht. Ne? Kleider ist auch gut. Bohrloch, Kamera, Kopfkino. Ja, siehst du, das ist heute so ein sexueller Podcast hier. Ja, wir hatten auch vorhin schon ganz am Anfang im Chat, wo da hat mich schon gewundert, dass keiner Kopfkino geschrieben hat. Da hat nämlich KWC Hero geschrieben, 12 in einer Dose. Wenn man den aus dem Zusammenhang rauszieht. Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Naja, aber es gibt da Kaffee bei Nancy, das vermute ich. Da kriegst du auch Kuchen bestimmt. Und wenn du zuhörst, dann vererbt er dir auch noch sein Geld. Kannst du auch noch eine Telefonzelle nachher mit nach Hause nehmen. Ja, genau, die kannst du auch noch mit. Ach ja. Dann haben wir Suchen und Bergen. GC2B8RW. GC2B8RW. Sozusagen die erste Frucht, die mein GC Project ans Licht gebracht hat hier. Ah, okay. Ich kannte den Cache tatsächlich, selbst als er gelegt wurde, weil ich hatte den Schlag eigentlich auf Ignore damals gelegt. Von einem Owner, der, nennen wir es mal, umstritten ist, der aber viel von sich hält. Also das kann man nicht anders sagen. Aber spätestens als er damals irgendwie einen raushaute, er hat den Cache gelegt, da gab es noch diese... Wie hießen die Caches denn, wo du Logbedingungen machen konntest? Die sind ja nur noch Grandfathers, die sind ja nicht mehr erlaubt, die Dinger. Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Logbedingungen waren das nicht Challenges eigentlich? Ja, ich glaube damals hieß die auch schon Challenge, aber da waren die noch anders gemeint, da konnte man Logbedingungen sehen. Da sollte man sich das Gesicht braun anmalen und Yes, we can rufen. Also viel, viel bescheuerter ging es eigentlich nicht. Wie viele Caches passen eigentlich auf diese Ignore-Listen? Ich glaube, die Ignore-Liste ist unbegrenzt und wenn du eine eigene machst, ist aber, glaube ich, bei 1000 Schluss oder bei 500, weiß ich gar nicht ganz genau. Na, 1000, also ich glaube, 1000 gehen Minimum auf. So viel ist das gar nicht. Nee. Also sei vorsichtig. Okay. Irgendwo ist da eine Sperre. Egal, kommen wir mal zurück zu Nightfly. Das ist nämlich der Owner. Und der hat am 10.07.2010, also vor 11 Jahren, ein Cache gelegt und da wurde er gepublished. Am gleichen Tag noch kam von Mogadil, meines Wissens gibt es für diesen See ein Verbot. Das ist zwar nur vom Hörensagen, sollte aber vielleicht überprüft werden. Dann kam wieder Nightfly, der es auch mit Großbuchstaben nicht so hat, dass ihm das nicht bekannt wäre und dann ist ihm egal, mehr oder weniger. Also die hatten sich sofort in eine Hacke. Die haben sich gleich gemacht, die beiden. Genau. Dann kam Jecke Jeffier, auch ein im Lüneburger Bereich durchaus bekannter Name, der Menge Freunde hat bestimmt. Da der Owner nicht auf meine Anmerkungen und Hinweise, die ich ihm per E-Mail zukommen lassen habe, reagiert hat. Und ich denke, dass mein Geocacher geflogen. Auf gut Deutsch, dein Cache Scheiße muss da weg. Ja, Tauchen verboten. Ja, dann kam wieder Owner-Maintenance. Ach, da hat sie wieder zugeschlagen, die Cache-Polizei. Also man sieht, selbst 2011 war es schon nicht anders als heute. Und dann haben sie aufeinander rumgehackt so ein bisschen. Dann kam wieder eine Not von Jekke Jeffier. Also zu der Zeit konnte man offensichtlich auch noch das als Forum benutzen, genau. ja, dann ging das so ein bisschen hin und her, haben sie miteinander rumgezickt. Dann kam der Reviewer 2, der mehr als umschritten ist und auch den es heute nicht mehr gibt. Hallo Ona und alle 11 Watcher. Von Seiten Groundspeaks oder der Reviewer sehe ich hier derzeit keinen Grund zum Einschreiten bei diesem Listing. Aber bitte führt die Diskussion doch per Mail in einem Forum eurer Wahl. Danke. Grüße aus der schönen Hansestadt innerhalb Niedersachsens, Thorsten. Dazu muss man sagen, dass Thorsten auch ein sehr guter Kumpel von Nightfly war. Dann wurde das Ding temporary disabled, doch von 2, weil es weitere Recherchen haben ergeben, dass hier Geräte tauchen sein. Also da ging es dann hin und her, dann wurde das Listing wieder angepasst. Also es hat wirklich ein halbes Jahr erstmal gedauert, bis das in so einem Zustand war, wo es dann endlich mal zulässig war. Und am 2.6.2011, also schon wirklich eine ganze Zeit später, hat das GC-Team Mark Lohe den FTF gemacht. Also das ist schon alles eine reife Leistung. Dann hat am 2.6. haben nochmal 2 gefunden, am 9.7.2000, also anders. Genau, am 2.6. haben es 3 gefunden. 2011, genau. Haben drei Teams gefunden. Und der nächste war dann dran am 9.7.2020. Ja. Also 9 Jahre später mal eben. Und ja, das war's dann auch eigentlich, ne? Ich finde die Write Note darüber schön. Ja, das stimmt. Post Franz hat dann geschrieben, ja, lest du mal vor. STF nach 9 Jahren, einem Monat und einer Woche. Und der euphorische Log besteht aus einem mageren Zweizeiler mit 27 Wörtern und einem Kürzel. Ich hätte es nicht besser machen können. Hat er nicht Unrecht. Der hat nämlich geschrieben, den Log, aufgrund des schlechten Wetters und der fortgeschrittenen Stunde konnten ein Buddy und ich einfach mal einen Sprung in den See riskieren. Der Rest war dann schnell erledigt. TFTC, das ist wirklich echt Glück. Ja, der verdient ein Great Story. Ja, aber es ist auch, ja, das stimmt. Es ist aber auch mehr als zu bezweifeln, dass er ernsthaft unten war, weil das Ding ist ein Gerätetauchen ausgelegt. Also da ist nicht Luft anhalten und runter. Also das ist schon eher, von daher, der 5. Platz ist aber noch möglich. Also wer bei einem Cache, der 2011 gelegt ist, noch einen 5. Platz machen will, da könnt ihr das machen. Und da muss ich sagen, das ist genau das, was dieses GC-Project gut hergibt. Man kann sich einfach mal den ältesten Cache in seinem Bundesland anzeigen lassen und ähnliches. Ach, deswegen bist du darüber gestolpert. Ja, okay. Nicht den ältesten Cache, sondern den einsamsten Cache lange nicht gefunden. Ja, das glaube ich das Gleiche. Ja. Ich glaube, darüber werten sie das aus. Und das war, glaube ich, der einsamste Cache hier in meinem Bundesland. Das fand ich schon cool. Obwohl, jetzt ist er ja wieder gefunden worden. Vielleicht zieht das jetzt richtig los. Ich wollte gerade sagen, vielleicht jetzt, wo wir Werbung dafür machen, ne? Ja. Wobei ich halte das letzte Log immer noch für so eine Fake-Geschichte. Ja, das wird. Ich habe diesen Wandermulti von Graz nach Monaco auf der Watchlist, ne? Ja. Und da hat neulich auch jemand ein geiles Log verfasst. Habe ich das noch auf dem E-Mail-Account? Ich muss mal schauen. Moment. Doch. Und zwar, der hat geschrieben, und das ist ja, der brauchst du ja 100 Tage, um darüber zu gehen über die Akten. Ja, ne? Ja, ja. Konnte ich nur mit Hilfe finden, aber es ist ein tolles Versteck. Leider kein Stift, deshalb nur Fotolog, TFTC. War im 5-5er. Ne? Der über 100 Tage Fußmarsch quasi in sich hat. Ja. Der Log wurde aber auch schnell gelöscht. Ich denke mal, der hat sich einfach verklickt. Ich wollte gerade sagen, oder er wartete auch schon drauf. Da wollte er einfach nur auch mal, dass sie alle auf der Watchlist ihn sehen. Ja. Ja, das ist einfach, ja. Es gibt schon echt Spezialisten, das ist immer wieder faszinierend. Ja, ja. Genau, aber wo wir ja auch gerade eine Diskussion hatten bezüglich, was man darf und was man nicht darf. Und so, ich habe vor zwei Wochen habe ich einen Cache gefunden. Relativ neu eigentlich. Und der war auf so einem, wie man diese Wanderkarten kennt, ne? So ein kleines Reetdach oben drauf, ne? Also kleines, ne? Dächlein drauf, eine Karte. So, und das war ein Cache zum Thema die Bremer Stadtmusikanten, war so eine Tafel, da stand ein bisschen was dazu, weil das da der Hof war, wo der Hund ursprünglich herkam. So. Und da hat er den Cache oben rechts platziert und genau quasi einen halben Meter daneben links oder einen Meter daneben links ist ein Vogelnest. Ah. Ja. So, ich habe auch zuerst gedacht, wo greifst du denn jetzt hier hin? Was, ne, so, und dann geguckt und dann stand ich da, habe das Ding genommen, habe meinen Log-Eintrag gemacht und dann kommt die Anwohnerin von dem Bauernhof vorbei, guckt mich an und sagt, ob ich ein Geocoacher bin. Ne? So, und dann habe ich gesagt, ja, bin ich. Ja, also sie hätte ja kein Problem damit und hier kommen ja schon seit Jahren immer Leute her und wühlen hier irgendwie rum. Ich sage, nee, mit wühlen ist ja nicht, das Ding liegt hier oben. Ne? Ja. Ach so, ja, ich sage, aber da oben ist auch neben ein Vogelnest. Ja, also sie hätte jetzt keine Genehmigung für das Teil da gegeben. Aber gut findet sie das da halt nicht. Also ihr wäre es lieber, wenn man das unter der Bank platzieren würde. So. Oh, cool. So, und dann habe ich gedacht, okay, ich werde den Owner darauf hinweisen. Ja. Ne? Also ich sage, der kriegt über jeden, der hier war, kriegt der halt eine E-Mail. Ja. Und ich schreibe mal rein, dass er das bitte anpassen soll. Da habe ich den angeschrieben und gesagt, du pass mal auf, die gute Dame hat wirklich kein Problem mit uns, aber sie möchte, dass das Ding verlegt wird. Und ich finde das auch gut, weil da halt ein Vogelnest ist. Leg mal um das Teil. Ne? Ja. Ich konnte es jetzt leider nicht da hinlegen, weil nämlich im Listing ganz klar drin steht, nicht am Boden. So. Ja, nee, das macht man ja auch nicht. Das ist ja genau, so, das ist Owner-Sache. So. Hat sich nicht gemeldet. So, ich warte jetzt noch eine Woche. Also ich habe heute noch mal nicht eine E-Mail geschrieben, sondern über das Message Center. Vielleicht, ja, ne? Ja. Ist ja noch nicht die 4-Wochen-Frist rum, dass er von Groundspeak ausgelockt wurde. Und ich glaube, wenn er nicht reagiert, dann werde ich Ende des Monats ein NA loggen. Ja, würde ich auch machen. Weil das, weißt du, die war wirklich umgänglich, die Dame. Ich hab jetzt noch erklärt, wie das hier funktioniert und so. Sie sagte, Mensch, die hat auch kein Problem mit, auch wenn es keine Genehmigung gab, alles gut. Ne? Ja, ja, ja. Aber sie möchte, dass das Ding umgelegt wird. Ne? Nee, sehe ich auch so. Also gerade wenn es also A, um Tiere geht und auch B, wenn da ein Eigentümer ist, dann ist das für mich auch keinerlei Diskussion. Also gerade wo die so zugänglich war. Weißt du, wenn sie sich ja nicht zutut, dann wird die jemand sagen, weißt du, ich möchte ja, dass gar keiner das kommt, weil das ist nämlich auch in so einem Ohr. Das ist eine Landstraße, die ist so breit wie das Auto. Ja, ja. Und da kommen nur Geocacher hin. Ja, klar, fällt es auch. Sie sagt auch, seit Jahren kommen immer Leute her, ansonsten kommt hier keiner her, weil klar. Da stehen nur zwei Bauernhöfe, ne? Ja, ich finde das auch, aber ich verstehe auch immer nicht, wieso man Caches an solche Stellen überhaupt legen muss. Es gibt so viel freie Fläche, wo du weg von Häusern bist. Bei manchen Runden frage ich mich auch mal, weißt du, da sind dann 5 Häuser oder genau vor den 5 Häusern, da legen sie dann die Runde hin. Wo ich mir denke, seid ihr bekloppt oder was? Ich war heute Morgen an der Bushaltestelle, ne, dachte ich so, jetzt Schulferien, ne, kannst du 5:40 morgens durchaus mal anhalten, ne? Ja. Sind keine Schüler da? Ja, super. Gehst du einmal um die Bushaltestelle rum, kläffen dich 500 an. So. Und da habe ich dann, das habe ich mir zweimal angetan, dass diese Kleff-Attacke. Und ja, bevor jetzt der Anwohner rauskommt, bist du mal wieder weg. Ja. Da denke ich auch, ey, dann nimm doch irgendwas anderes da. Ja. Wenn es da nur ein Paddling in der Bushaltestelle ist, dann nimm doch ein Paddling ans Ortsschild oder was. Ne? Ja, sehe ich auch so. Das, ja. Ah, was willst du machen? Das Gute ist ja so, ein Cash muss ja genehmigt werden, musst du doch angehakt haben. Sehen wir doch auch wieder beim nächsten jetzt. Ja, genau. Deswegen kam ich nämlich auch drauf. Ne? GC9AG14. GC9AG14. Wie heißt der überhaupt? Achso, am Billufer. Da kam dann irgendwann am 2.6.21, also noch nicht lange her, dieser Geocaching-Ort befindet sich auf privatem, von mir gepachtetem Land. Bitte entfernen Sie den Ort aus Ihrer Liste. Wir pflegen und bezahlen für das Land. Ständig parken hier fremde Leute auf unserem Grundstück und klettern auf meinen Bäumen rum. MFG Nina, Kleingartenverein 140. Ja. Aber ich finde schon mal gut, dass sie sich überhaupt herausgefunden hat, wo sie sich anmelden muss. Ja, die hat sich einen eigenen Account geschossen. Auch Süß Brokkoliwald ist ja auch ein schöner Name. Ja, ja. Der ging das wohl auf den Sack. Wer kann ich auch verstehen, wenn da ewig auf ihrem Gelände die Leute rumhüpfen. Und ich finde es auch immer noch, und es dauert tatsächlich bis zum 4.6. Na ja, gut, vielleicht hat er vorher nicht geguckt. Schreibt dann 2 Tage. Ja, der L-Zero 2011, da es dem Eigentümer zu viel Trubel auf seinem Parkplatz wurde. Auf seinem Parkplatz? Das ist nein, das wurde dem Eigentümer nicht zu viel Trubel, sondern du hast ihm gar nichts davon gesagt. Das ist schon wieder, weißt du? Und dann hat er das Ding temporary disabled, weil er es wohl entfernen will. Und dann kommt Bodywarn hinterher, das verstehe ich dann noch weniger. 26 Tage später, wohlgemerkt. Das Ding ist 26 Tage schon disabled. Und dann kommt Bodywarn und macht Needs Archiv. wenn privat und der Besitz hat was dagegen, dann ist es wohl nicht der richtige Platz für einen Cache. Damit bringt man das Hobby in Verruf. Ja, hast du toll gemacht, aber er hatte den schon deaktiviert und es las sich auch nicht so, als wenn er ihn wieder aktivieren wollte. Also, ich wollte sagen, vielleicht will er ihn einfach verlegen. Das ist ja legitim. Ja, dann, ne? Ja, also das den NA fand ich jetzt auch irgendwie selbst produzieren. Ich finde halt bemerkenswert, wenn man bei Google, also hier auf der Karte dann mal die Satellitenansicht anschaltet, ne? Ja. Dann sitzt er ja wirklich direkt am, also wirklich in so einem Baum am kleinen Gartenverein. Und da, also da sind wirklich ringsum diese ganzen kleinen Hütten und so. Da fragt man sich manchmal schon, ob das wirklich sein muss. Ja, ich finde solche Sachen auch unglücklich, weil da kommt dann einer, geht in seinen Garten und du stehst ihm auf der anderen Seite vom Zaun entgegen. Ja, klar fragt er sich, was du da machst. Also das finde ich auch, das muss nicht sein. Das ist aber so eine Gegend, ich guck mal, sind da noch mehr da? Nein, da haben sich die Leute zurückgehalten, da ist gar nicht so viel. Ne? Macht ja auch Sinn, da nicht so viel zu legen. Ja, in der Kolonie. Kommt auch wieder, vor allem wieder so geil dahin, parken nur für den Vorstand, steht auf dem Schild. Ja, dann ist das sicherlich klar, was da gemacht werden muss, aber sorry, dann kommt Don Geilo, haha. Und nicht jeder, dürft ihr auch nicht vergessen, liest den Hint gleich. Ich kenne genug, die sagen, nein, ich will das immer erst ohnehin versuchen. Ja, also da nützt kein Hinweis. Privatgelände, Ende, da hat nichts zu suchen. Ja, vor allem dann, wenn jemand, wie gesagt, sich dann beschwert, ne, dann ist Rückzug angesagt. Ne? Ja, genau. Sonst gibt es Probleme. Dann wurde es wieder schräg. Moment, denn ist das Log hier gerade weg oder was? Wir hatten ein Log bei... Ach ja, genau, das... beim Betonschiff Renetin. GC15D8C. Muss man kurz beschreiben, um das ein bisschen einordnen zu können. Oh, hat schon dreimal Great Story bekommen. Muss man ein bisschen beschreiben, das ist ein Schiff aus Beton, das liegt vor, wie heißt denn das da? Ist noch vor Schwerin da, ja, Renetin. In der Bucht. In der Bucht. Vor, ist es Rügen? Nee, in der Bucht, das ist Renetin da. Also Wismar. Ja, und der liegt da auf Grund. Und da kann man jetzt, früher konnte man von den Seiten aus mit einer Anglerhose hinlaufen. Das war echt geil. Heute muss man ein Boot nehmen, weil die Anwohner rundum, denen war das auch irgendwann zu viel, dass die ganzen Kescher von da aus losstarteten. Und denen das Schilf plattgelatscht haben quasi. Nee, da war nicht mal Schilf. Du bist aber in den Häusern praktisch. Also bist da waren Wege runter, du bist einen ganz normalen Weg. Das war wirklich auch Anstellerei. Also ob das überhaupt so, naja. Ah, okay, die wollten es halt immer nicht wegen platt treten damals. Ja, die wollten das einfach nicht. Die wollten einfach keine Leute. Das ist so, die wohnen am Wasser und da will ich keinen, der vorbeiläuft. So ist das genau gewesen, ehrlich. Mhm. Ich weiß das, wir haben da mit den Dosenfischern noch gegrillt, bevor wir darüber gelaufen sind und so. Na gut, heute muss man mit dem Boot hin, das ist aber ganz flaches Wasser, man könnte also auch mit einer Anglerhose hinlaufen. Das ist echt ein cooles Teil, du musst dann dieses Schiff hochkrabbeln, da liegt eine Leiter im Wasser und da ist dann der Cache drin versteckt. Also schon was ganz was Besonderes, der ist auch uralt und das ist schon... Ich wollte sagen, so ein Betonschiff, ich glaube, davon gibt es nicht mehr viele auf der Welt. Ne? Nee, und das Ding ist von 2008 habe ich den gefunden, von wann ist der überhaupt? 2007. Ja. Also das ist schon was ganz was Besonderes, das keine Frage. Und wie üblich finden sich auch bei solchen wieder so ein paar dämliche, die unfassbar sind. Man muss suchen nach dem Log am 9.7.21 von Fun Mai. Ich muss auch mal Great Story anklicken. Die hat dann ein Found-In gelockt mit dem Satz, hab's auf Facebook gefunden. Liebe Grüße aus der Ferne, hoffe wir treffen uns mal live. Das kann doch eigentlich nicht, das kann's doch einfach, also, so doof kann man nicht sein. Ich will nicht, dass man so doof sein kann. Ja, es wurde ja recherchiert dann nachher noch, ne? Aber trotzdem, also der Teil steht da erstmal tatsächlich so drin und auch trotz der Recherche, also das kam über den Telegram-Kanal rein und dann kam auch gleich wieder, das kann ich auch verstehen, aber dann kam so ein bisschen, ja, aber es könnte ja auch und man müsste ja vielleicht erstmal nachfragen, warum. Also grundsätzlich, ja, kann man machen. Nein, haben wir gar nicht die Zeit für. Wenn ich jeden Bekloppten, der da solche Logs schreibt, nachverfolge, bin ich ein alter Mann. Hauptberuflich Podcaster. Ja, das will ich nicht, das kann ich nicht, es sei denn, es bezahlt mir eine dreiköpfige Redaktion, dann können wir das machen, ansonsten wird das nichts. Und davon ab, es ist ein Boulevard-Podcast. Da will ich ja, ja auch. Oder keine Fakten präsentieren. Nee, ne? Da wollen wir doch nicht einen langweiligen Scheiß. Aber in dem Fall, Mini Lancelot hat sich die Arbeit echt gemacht. Die schrieb nämlich im Telegram-Kanal zu der Zeit, wäre es nicht auch möglich, das einfach nur den falschen Loktyp aus Versehen ausgewählt zu haben und ursprünglich nur eine Reitnot und so. Da habe ich geschrieben, ja, könnte sein, aber ich kann nicht bei jedem nachfragen, weil einfach die Zeit fehlt. Dann, aber hat sie, wie gesagt, nachgehakt? Moment, das war der, wo habe ich den denn eigentlich? Ja. Ich habe den gar nicht mehr hier drin, scheiße. Sie hat aber auf jeden Fall nachgehakt. Das Mädel, was, wie war denn das? Jetzt muss ich tatsächlich mal auf unser Telegram wechseln. Wie finde ich genau, das da am schnellsten? Von wann ist das? Ich habe jetzt leider nur dieses, wo sie schrieb, ja, es könnte ja sein, dass 18.19, das ist ja auch super. Kann man da nicht auch suchen in Telegram nach Mini Lancelot? Das muss am 10. Juli gewesen sein, da ist es ausgeschnitten. Ja, wieso findet ihr das nicht? Ja, Moment, da muss ich es hochscrollen. Also nach einem Namen kann man schon mal nicht so gut suchen. Das, aber was Kleidergard in den Chat schreibt, das ist bei mir auch so. Also wenn ich mich da verklicke und wollte eine Write-Note machen oder so, ne? Also ich gucke auch immer mal zwischendurch rein, was meine letzten Aktivitäten eigentlich so waren. Und dann fällt mir sowas schon auf. Also. Ja, aber also ich da geht's mir wie mit dieser Rechtschreibschwäche und dem ganzen Mist. Also sorry, aber so ein bisschen Eigenverantwortung muss jetzt genau. auch nochmal irgendwie übrig ja. bleiben. Also jeder kann mir doch nicht sonst was erzählen. Na, ja, also ich guck mal gerade, jetzt habe ich den 10. Menilanzender. Erst genau, da könnte man doch erstmal nachfragen, ob das mit dem Betonschiff ein Versehen war. Ja, gebe ich ihr grundsätzlich auch erstmal recht. Also ohne alles jedes Vertun. Das hat sie recht. Ist einfach ein Zeitproblem. Sie hat es dann aber immerhin gemacht. Und das suche ich jetzt gerade nochmal eben, weil das finde ich schon auch dann erwähnenswert. Ich fand es auch echt stark, dass sie das mal nachvollzogen hat, wenn ich es denn noch irgendwo finde. Mini-Lanzer. Nee, da ist es nicht. Glaubst du, ich finde die Scheiße jetzt? Also auf jeden Fall hatte diese Frau sich gerade getrennt, meine ich, ne? So war das irgendwie. Ah, okay. Von ihrem Partner und fing jetzt an, glaube ich, nachzuloggen. Ah. Irgendwie so war das. Scheiße, jetzt will ich es aber auch wissen hier. Aber das passt doch grundsätzlich nicht zu dem Text, den sie geschrieben hat, ne? Hab's auf Facebook gefunden. Liebe Grüße aus der Ferne. Hoffen wir, ja, aber was tatsächlich passen könnte, wenn sie vielleicht tatsächlich einen Write-Note machen wollte. Das könnte. Passt aber dann auch nicht zu dem. Also Britta zum Beispiel, die Deichgräfin schrieb, oh, das ist einer Freundin von mir auch mal passiert. Die hatte ein neues Garmin und als wieder zu Hause im WLAN war, hat das Garmin die Loks rausgeschickt, da die Grundeinstellung drin hat. Ja, okay. Guck mal, und jetzt hast du gerade was geschrieben von, die war eventuell getrennt und so. Jetzt schreibt Mika gleich hier schon, mit der Finderin war ich im GC-Message-Kontakt. Ja, siehst du, so geht das hier. Das, ach so, dann neue Tinder. Jetzt neun schon. Ja. Ja. Ach, er greift immer die einsamen Witwen dann ab, ne? Ja, Geo-Tinder, ne? Ja, jetzt kommt das raus. Nee, aber das, ich finde es jetzt tatsächlich nicht, aber sie hatte da ausführlich geschrieben, wie es passiert. Fand ich echt interessant. Also da muss ich Mini Lancelot dann doch loben. Also sowas sowieso mal, wenn einer sowas rauskriegt, ne? Gerne auch im Nachhinein. Also da, das richten wir im nächsten Podcast auch gerne wieder aus, wenn wir da falsch lagen. Ist nicht so, dass wir meinen, wir hätten die Weisheit jetzt gepachtet. Nur dieses mit dem Nachfragen, das muss man halt auch mal allgemein sagen, das können wir nicht leisten. Also das ist einfach überhaupt nicht machbar. Da steht so viel drin in dieser Gruppe, ne? Das ist überhaupt nicht mehr alles zu finden. Jetzt ist er unten wieder angekommen, oder was? Nee, finde ich jetzt nicht. Aber sie hatte das geschrieben. Also die Frau hat sich gerade getrennt, ist also sowieso in ja, wie soll ich sagen, seelischen Nöten gewesen. Von daher, ja, ist es wohl tatsächlich ein Zufall gewesen. Ja, finde ich hier jetzt nicht. Doch, es wurde gerade nochmal reingehauen da. Ja. Wäre es nicht auch möglich, einfach nur den falschen Logtyp aus Versehen ausgewählt zu haben und ursprünglich nur eine Write-Note mitteilen zu wollen, dass sie diesen Cache auf Facebook entdeckt hat. Sie ist schon länger dabei, seit 2020. Genau. Allein unterwegs und hat dann erstmal nach einer Trennung sich neu angemeldet und sofort einige Caches nachgeloggt, immer auf das gleiche Datum. Ja. Stimmt, den Teil hatte ich eben übersehen, genau. Ja. Also es wurde geforscht, danke an unsere Hörer. Und es hat sich, oh, jetzt wird die Tür wieder zugemacht. Meine Frau will jetzt schlafen. Ich rede zu laut. Es ist 21.40 Uhr, die Tür wird zugemacht. Ja, das ist so meistens 9:30 Uhr. Dann geht sie ins Bett, muss ja morgen arbeiten. Ich weiß gerade nicht, hier, ist Angelita noch hier? Nee, ist er nicht mehr, ne? Nicht mehr im Chat, nee. Der hat ja auch nochmal hier die E-Mail ans Headquarter hier reingehauen. Moment, hier ist im Chat kommt gerade von Mika ihre Antwort. Oh je, ich habe noch knapp 2000 Logs, die ich mit meinem Ex zusammen gemacht habe. Deiner war einer davon. Ich kann mich gar nicht mehr an alle erinnern. Keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll. Das Headquarter meinte, ich soll mit TFTC loggen. Dann akzeptieren die Owner nur nicht, als wäre ich die Einzige, die so loggt. Geil, Headquarter empfiehlt, mit TFTC zu loggen. Da fällt ja nun gar nichts mehr zu. Aber sie hat sich beim Headquarter erkundigt, was sie machen soll. Ja. Das finde ich auch schon mal löblich. Ne? Ja, also die Frau muss man, deswegen sage ich, also sowas gerne an uns, ja. Wenn wir einen verrissen haben, wir freuen uns, haben den nächsten Content gleich wieder für den nächsten Podcast, da nehmen wir alles wieder zurück und rücken das gerade. Also die Frau muss man mal ausführlich loben, also sich da als Headquarter zu fragen. Wen man nicht ganz so loben kann, muss ich ehrlich mal sagen, ist das Headquarter. Also die empfehlen, oh, also habt ihr alle gehört, schreibt einfach TFTC, reicht. Wenn einer sagt, was ist denn das für ein scheiß Kurzlog, sagt ihr, ja, hat Headquarter gesagt. Also die sind Granaten, ehrlich. Oh Mann. Ich sag jetzt mal nicht, wer es geschrieben hat, damit das nicht wieder, ich sag da nichts zu, sonst werde ich wieder geblockt. Ach ja. Ja. Mika hat ihr zu GSAK geraten. Ja, nee, das ist das optimale Tool für den Einstieg. Es ist übersichtlich, einfach. Ja, das ist super. Da reicht ein YouTube-Video und bist du drin. Ne? Ja, förmlich. So. Oh Mann, ey. Ja, das müssen wir vielleicht auch nochmal einstreuen. Also es kommt jetzt gerade durch diesen Chatbeitrag nochmal. Also ich habe es auch als Artikel ja zwischendrin mal geschrieben. Manche sehen diesen Podcast immer noch vielleicht einen Hauch zu verbissen an manchen Stellen. Also man muss sich irgendwie nicht gegenseitig entfolgen, weil irgendwer in diesem Podcast war oder genannt wurde oder nicht genannt wurde. Und man sollte das Hobby vielleicht auch nicht ganz so eng alles sehen. Oder denn flucht auf uns, wenn ihr das unbedingt wollt, ist auch okay. Das ist und bleibt hier ein Boulevard-Podcast. Punkt. Und es geht uns immer um die Sache und nicht die Person. Klingt genau. Vielleicht manchmal anders, vielleicht drücken wir es auch manchmal dumm aus, kann alles sein. Aber das ist genau wie mit dem, wie mir das mit dem Kescher-Café unterstellt wurde. Ich habe nichts gegen den Owner des Kescher-Cafés, den kenne ich gar nicht. Was vielleicht vielen gar nicht so auffällt, ne? Ich spreche die Leute immer mit Keschernamen an, weil wir reden hier von den Keschern, nicht ja. Von der Person dahinter. Die ist die Privatperson, die da genau. mit Personalausweis ja. Irgendwo dahinter steht. Genau, ne? Die ist mir in Anführungszeichen egal. Ich rede über den Kescher und das, was er getan hat und nicht über die Privatperson. Das ist ein Unterschied. Und selbst wenn wir über unsere Hamburger Graser hier ein bisschen hergezogen sind, auch die kenne ich, kenne noch nicht mal ihre Namen, sind mir auch egal. Ich mache mich lustig über sie als Kescher und was sie da so raushauen und was sie selber in die Öffentlichkeit posten. Aber nicht über sie oder ihr Leben, das muss man nochmal klar erwähnen. Und das Ganze hier auch bitte immer, es ist und bleibt eine Show. Also, ne? Nicht und zwar, ganz so aufregend vielleicht. Genau, und zwar eine Show von Anfang bis zum Ende, meistens so 90 Minuten im Monat. Genau, maximal 90 Minuten. Und übrigens finde ich das Kürzel von Glider gerade richtig gut, so ist das nämlich für mich auch. GSAK, geile Sache, aber kacke. War jetzt so kompliziert. Ja, das stimmt. Das ist schon ziemlich kompliziert, das ist wahr. Ich habe das mich auch mal irgendwann, ich habe ihn unterstützt, weil ich das grundsätzlich ganz gut fand, aber ich bin nie richtig reingekommen da. Ich habe das total minimalistisch nur genutzt. Ja. Und eigentlich nur dafür, damit ich auf meinen Garmin damals vernünftig GPX-Dateien raufkriege. Für mehr eigentlich nicht. Nee, ich hab's wirklich jahrelang. Ja gut, so damals gab's nichts anderes. Von daher musste man das sogar machen. Ja. Ja. Früher hast du das anders gar nicht aufs Garmin bekommen. Davon wie hieß das noch? Geocaching Swiss Army Knife oder so, ne? Ja. So heißt das, ne? Genau. Aber um das nochmal abzuschließen, also bitte schimpft auf uns, haut das in die Kommentare. Ihr seht ja, ja. Auch Kommentare, die kritisch mit uns umgehen oder uns anpöbeln. Kommt auf unsere Events und beschimpft uns persönlich, ja, ne? Genau, aber nimmt das doch nicht alles immer so schrecklich ernst und mein Gott, hier in die Show kommt keiner, weil wir nicht mögen, sondern hier kommen die Leute kommen in die Show, weil sie selbst drin sind, dass sich das erarbeitet haben. So. Genau, weil sie sich hart erarbeitet haben, dass sie bei uns genannt werden. Und manchmal denke ich so, dieser Disclaimer früher war manchmal gar nicht so verkehrt. Ja, das stimmt, ja. Den muss ich vielleicht wieder haben, aber manche begreifen das trotzdem nicht, glaube ich. Nee, das wird nichts ändern. Ich weiß noch hier, die aus der Nähe hier, wo ich sollte, was sollten wir, ach, da sollten wir doch den Link nicht drunter packen, weil wir ja qualitativ nicht das wären, was Sie unter Podcast verstehen. Unsere Rebsdorfer Tigerfreunde. Ja, wo ich gedacht habe, merkt ihr die Einschläge eigentlich noch? Ja, ja. Mein Gedanke war, wenn ich wirklich so ein Arschloch wäre, wie Sie meinen, dann lege jetzt eigentlich keiner ihre Caches mehr da. Die da alle schön im Wald liegen, wo sie ja, keiner ja, sieht. Ja. Zack, sind die alle weg. Aber ich, solche Leute, also, na egal. Was mir gerade einfällt, der Chat hat's gerade hier, der Interceptor hat's nochmal ermittelt. Ist jetzt zwar kein Cache-Thema, aber vielleicht mal so eingestreut. Das ist mir auch neu. Seit Mitte Juni gibt es den digitalen Impfpass. Doch in Apotheken kann er aktuell nicht ausgestellt werden. Durch eine Sicherheitslücke konnten sich offenbar falsche Apotheken unberechtigterweise Impfzertifikate besorgen. Die Ausgabe ist daher bis auf weiteres gestoppt. Oh. Das ist ein Ding, ne? Das ist nicht so glücklich. Das wusste ich gar nicht. Nee, das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Wo geht man dann hin? Zum Arzt. Ärzte können das ja auch, Hausärzte. Ja, da glaubt man. Die wollen das natürlich nicht so gerne. Ja, also unser Hausarzt macht das nicht. Ich sag mal, wer jetzt, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, ich bin ja im Impfzentrum geimpft. Ja. In Niedersachsen ist das so, wenn du im Impfzentrum bist, kannst du das digital machen, ne? Online. Ja. So, aber sonst, ja. Ja, nee, gut, andersrum war ja auch ja, nur so. Du kannst ja auch theoretisch dein Impfbuch mitschleppen, geht ja auch, ne? Ja, ich sag ja, also war jetzt auch nur mal so eingestreut. Also ja, muss man ist natürlich nicht so praktisch, aber. Der Chat ist immer wieder spannend, ehrlich. Back to the Feature, the Geocache ist jetzt gepublished. Das wusste ich auch nicht. Wann ist der denn gepublished? Oh, da scheinen schon ein paar Logs drin. Gibt schon wieder jede Menge Hände. Also Staubfinger fingert schon wieder. 11.04. Wo bist du schon unten? Ja, kann man ja auch oben gucken, wie dämlich. Ich scroll gerade runter. Back to the Feature, the Geocache. GC99699. Da ist wohl der LKW, der vorher für Dexter benutzt wurde, wird jetzt umgebaut und jetzt ist er für. Nee, es ist am 6.7. erst gepublished worden. Ah. 6.7. Gab aber vorher eine. Kann doch nicht sein. Eine große Handvoll Beta-Tester. Ich wollte gerade 6.7. Und der erste Beta-Test war wann? Am 13.5. Ja, musste aber nur ein bisschen nacharbeiten. Ja, da ist aber ein bisschen ganz schön viel Beta getestet worden. Okay, doch, kann man viel machen. Staub am Finger. Kann man natürlich machen, klar. Auf jeden Fall, also wer Staubfinger schon vermisst hat, er ist wieder da. Im Moment können wir natürlich noch nicht viel sagen. Müssen wir mal abwarten, wie das da so läuft. Da hat dann am 8.7. schon ein Geocacher gemeldet, dass es ein Problem mit diesem Cache gibt. Aha. Aber diesmal macht das mal ganz anders. Da steht, Achtung, bei starken Regen, Hagel und Schneefall ist der Cache nicht spielbar. Bei diesem Cache werden an mehreren Stellen starke Magneten eingesetzt. Bitte passt auf eure Uhren, EC und Kreditkarten auf. Aber sonst musst du doch immer mit der Kreditkarte irgendwo hingehen, ne? Ja, ich vermute, dass das jetzt direkt abgebucht wird, wenn du reinsteigst. Der schreibt hier nur, dass da irgendwelche Magnete sind. In Wirklichkeit wird einfach im Vorbeigehen die ganze Karte leer geräumt. Das genau, ganze Konto, genau. Ja, Ihre Karte ist kaputt, das Konto ist leer. Da können wir auch nichts für. Nö, in der Saison können sich Wespen auf dem Gelände befinden. Er hat also wirklich jetzt den wieder freigeschaltet. Ist als D4T3, also wer da Interesse hat, kann mal reingucken. Geht wieder los. Finde ich gut. Wird bestimmt wieder bald viel Spaß für uns bringen, gehe ich von aus. Aha, ja. Es hört nicht auf. Ja, nee, aber über das ist erstmal noch nicht viel zu sagen halt. Also halt, ja, muss mal gucken, was sich da so entwickelt, wie der laufen wird. Ob das diesmal ruhiger wird oder ob das gleich wieder losgeht, weil er Geld haben will und so. Naja. Irgendwann kommt wieder die Bezahlversion. Das ist ja immer so. Genau. Dann kam GC9CPFM. GC9CPFM. Der Family Cache. Ach, der ist wieder deaktiviert das Listing. Wieso deaktiviert er das denn? Moment, Envy Roman Cacher, ist das auch der Owner? Nee. Ja, das versteht kein Mensch jetzt mehr. Wieso, wer deaktiviert? Das ist doch auch kein Review, oder? Kurz eingeworfen, 7MED2 ist da und fragt, aber schon was verpasst hat. Wir sind gerade mit Technik und Kommentare durch. Ja, genau. So, jetzt mal kurz gucken, was hat er hier deaktiviert? Hä? Ja, das ist mir auch nicht ganz klar. Also er hat den Cache geleakt und der war dann irgendwann weg. Nee, warte mal, wie war denn seine Beschreibung? Hat er das denn geändert? Die Description muss man lesen. Tweety wohnt immer noch hier. Ihr kennt ihn ja. Leider wurde der ursprüngliche Tweety Cache, verweiste auf GC6M5Z7, von einem übereifrigen Reviewer unnützerweise eingestampft. Alle, die den ursprünglichen schon gelockt haben, dürfen sich hier erneut ohne erneuten Log-Eintrag im Buch eintragen. Nur wer als FTF und so aufs Treppchen möchte, muss schon nochmal vorbeikommen. Ich bitte auch alle, die ein blaues Schleifchen gegeben haben, dies wieder zu tun. Denn Tweety hatte diese meisten Schleifchen im Umkreis und ein echter Cacher ist, weiß, wie schön das für ein Owner ist. Auf gut Deutsch, lock den ruhig, auch wenn du nicht hier warst, ist egal, Hauptsache du warst bei dem alten Mal, aber gib mir auch einen Favoritenpunkt. Also das, ja, das also ist absurder ja. Geht eigentlich nicht mehr, oder? Ach, das ist doch ein Reviewer. Guck, der Reviewer hat das jetzt erstmal temporary disabled. Die letzten Logs nach sieht es leider so aus, als ob dein Cache wartungsbedürftig ist. Daher deaktiviere ich das Listing. Bitte prüfe, ob mit deinem Cache vor Ort alles in Ordnung ist. Also schon sehr schräg, das Ganze. Der alte Cache ist auch schön. Echt, den habe ich mir noch nicht angeguckt vorher. Also, der alte Cache ist GC 6M5Z7. Genau, den hat er hier oben drin. GC6M5Z7. So, da gibt es hier ganz viel. Wo fangen wir mal hier an? Ich hatte nur, also das. Am 28.11.20, klasse, der Auftakt ist zwar nun auch im Winter zu erreichen, dafür steckt aber ein abgebrochener Schlüssel in einem der Schlösser. So. Dann gab es Schlösser, da schüttelt es mich schon. Genau, dann haben sie hat das disabled am 29.11. Dann kam am 14.02. Eigengott, als er noch da war, und hat mal gefragt, wie es so aussieht. Ne? Ja. Dann kam 14 Tage später, wird erneuert in der kommenden Woche. Danke für die Geduld. Dann nach 2 Wochen, das ist fast so wie in Hannover, morgen oder vielleicht übermorgen oder sonst Montag. Ne? Du bist ja ein Moving Cache nachher am Schluss. Genau, hier ist leider noch Baustelle, sodass sie sich verzögert. Dann kam Rainer Willkür hier. Ne? Ja, das 27.04. Der ist sowieso schlimm. Ja, gibt schon ein Update. Ja, Update war dann Update-Koordinaten. Ne? Hat er gemacht um 75 Meter. Tweety hat ein neues Zuhause bezogen. Und dann kam wieder Rainer Willkür und sagte, hier kann der Cache aber nicht liegen bleiben. Hier verursacht er ein Abstandsproblem. Bitte verlegt den Cache so, dass er immer 161 Meter zu allen Physical Stations der umliegenden Geocaches enthält. Oh Mann, ey. Dann hat er nochmal 75 Meter verschoben. Ich sag, wie ein Cache. Genau. Und dann kam quasi 2 Monate später, da hier seit Monaten kein Cache mehr zu finden ist, bla bla bla, Archiv. Ja. Genau. Übereifrig, wie Rainer. Übereifrig, so ganz überall, ging ganz schnell, ja. Innerhalb von 2 Tagen. Ja. Du kennst ja sein großes Haus, weil die ja so viel Geld verdienen fürs Publishen. Bist ja wieder vom Wohnzimmer bis ins Büro gelaufen ist, da sind schon mal 2 Tage rum, das kann bei ihm dauern. Oh Mann, ey. Aber das ist schon schräg, ne? Allein, was für beknackte Ideen, ne? Dass man wirklich, also, die Leute locken lässt, ohne dass sie sich ins Buch eintragen, weil Hauptsache sie geben Favoritenpunkt. Das hat so mit dem Hobby auch so gar nichts mehr zu tun, irgendwie. Ja. Aber also haben hier viele gelockt, die nicht vor Ort waren? Sieht aber eigentlich nicht so aus, ne? Habe ich gar nicht durchgeguckt, muss ich ehrlich gestehen. Also da jetzt so von den Texten her, die einen haben fand Tweety's Lodge, aber das Logbuch nicht. Achso, dann durften sie trotzdem loggen. Okay, ja. Aber sieht eher so aus, als wenn die meisten tatsächlich nochmal hin waren, ne? Ja, es ist schon etwas seltsam. Ja, also manche können es richtig. Ja, manche kommen es richtig. Ich gucke gerade mir die an, die du da angepackt hast. Ich habe auch das Gefühl, manche können es richtig jetzt. Das ist dafür, dass ich sag mal, Schneefading eigentlich dafür bekannt ist, dass die Stadt durchaus geocaching-freundlich aufgelegt ist. Ne? Ist das schon ein bisschen schwierig. Also um das mal kurz zu machen, es gibt ein paar neue Geocaches von der schneefertigen Touristik hier. Ja, die ja nicht neu sind. Genau, die gab es aber vorher schon mal. Die wurden dann irgendwann mal zwangsarchiviert, weil sie sich nicht darum gekümmert haben. Ja. Weil ich vermute mal, dass die Geocacherin, die das da betreut, eine Zeit lang auch nicht so aktiv beim Cachen war und hat es vielleicht auch beruflich dann nicht mehr so ein bisschen aus dem Auge verloren. Na gut, auf jeden Fall haben sie es nicht richtig betreut. Sie wurden zwangsarchiviert, dann haben sie neue Caches ausgelegt. Und ich war an dem Tag sogar zu Hause und ich war kurz davor zu sagen, Mensch, 1,5 Kilometer fährst du mal in der Mittagspause hin. Ja. Zum Glück habe ich dann geguckt. Der erste, der da war, war ja wieder Geocache, ne? Der hier dauernd immer FTFs macht. Ja, der hat man gleich festgestellt, dass irgendwie das Auslegen vergessen wurde. Neues Listing eingereicht. Aber vergessen, dass da vielleicht nochmal cachen muss. Das ist aber sowieso echte Profis, ne? Also sag mal, der Vorgänger-Cache war ja GC2Y913. Den habe ich am 11.02.2012 gemacht, also der war wirklich lange da. Und der wurde archiviert am 26.08.2018, also vor 3 Jahren. Und die SVD-Touristik, die das ja macht, wo du sagtest, dieses Mädel wahrscheinlich, hat da am 3.05.2021, 3 Jahre später, also eine Owner-Maintenance gemacht und hingeschrieben, hier ist alles in Ordnung. Ja. Also das ist eigentlich den echten Profi, das beim archivierten Cache hat, also da hat richtig... Die haben richtig, das hat's gerissen. Das hat's gerissen, genau. Also haben sie dann gesagt, Mensch, jetzt legen wir den mal neu aus. Aber irgendwie haben sie es dann, ja, beim neuen Cache, wenn wir mal kurz gucken, der neue Cache hat die Nummer, Moment hier, das ist GC9AMQK. GC9AMQK. Der ist auf einer Idee ein unheimlich guter Cache. Also da gab es dann gleich erstmal schön 1, 2, 3, 4, 5 DNFs. Ja, ich sehe es. In den ersten 4 Tagen, bis dann nach einer Woche mal der Hinweis kam, ist alles in Ordnung. Go-Cache, dass der als erster da ist, wundert mich wirklich nicht. Ja. Und da muss ich mal zu sagen. Sigibär ist auch immer früh dabei, klar. Auf die Idee zu kommen, in ein Astloch Nano zu stecken, ne? Oh mein Gott. Gott. Ich habe da, also erstmal, als ich da vor Ort dann war mit dem Junior, ne, haben wir erstmal gar nicht gewusst, welcher der 3 Bäume ist es denn. Und dann war es dann irgendwie danach eine Birke, weil an der Eiche konnte es nicht sein, da war nämlich noch ein Nissennest in der Erde, ne? Auch gut. Ne? Ja, da weißt du, wie sehr schnell, hier lasse ich es lieber. Genau. Und da habe ich ihn dann erfüllt, aber wahrscheinlich mit den Wurstfingern komplett ins Loch gedrückt. Ne? Also wirklich, ich bin am nächsten Tag mit der Zange hin und mit der Zange musste ich 4-mal greifen, bis ich ihn rausgekriegt habe und dabei habe ich ihn so verbeult, dass der Deckel nicht mehr zuging. Super. Glaube ich zumindest. Es war ein bisschen schwer gegen Gerdun. Ne? Ja. Ja, die scheinen ja wirkliche Profis zu sein. Das ist ja... So, und so haben sie das bei 3 Caches gemacht, ne? Dann irgendwie beim Quellenbad, da war auch zuerst kein Cache da. Den haben sie dann richtig geil, ich spoilere jetzt hier die ganzen Caches, ist mir egal. Den haben sie einfach neben so einem, das ist ein Zaun, so ein Doppelstabmetallzaun, da haben sie einfach neben den Pfosten Paddling geworfen. Ohne Tarnung, ohne alles, weißt du? Da verkraulst du dir doch sämtliche Cache. Ja, und dann hast du aber andersrum von der Stadt mit organisiert, diese Runde in Rheinseelen mit den wirklich guten Caches. Und dann fragst du dich eigentlich, was soll denn das? Also ja, dann das lass es wieder ganz bleiben und lass es die örtlichen Geocacher machen. Das klingt wirklich sehr, sehr seltsam, das muss ich auch sagen. Also da vergeht ja jede Lust bei. Naja, irgendwann werde ich sie mir mal angucken, das Quellenbad. Ja, GoCache war es ja ziemlich viel umsonst unterwegs. Denn, ja, Mensch, du hast mir aber natürlich ärgerlich, Seele leid, ja, ja. Das ist auch so einer von den Verbissenen, der einen sogar per E-Mail noch beleidigt. Ah, nee, per Log, dass er dann löscht. Naja. Aber wo wir gerade per E-Mail sind, ne? Ist auch ganz, ganz blöd, ist auch, wenn du einen Cache legst, ne? Ja. Und kriegst dann auch noch E-Mails von Log-Einträgen. Das ist richtig blöd. Also, zum Beispiel GC939Z2. Herz aus Holz. Herz aus Holz oder auch Logbucheinträge aus Holz aus oder E-Mails auf Holz gedruckt, sozusagen. Ne? Ja. Da hat nämlich dann der Owner, der 6 Funde hat, erstmal das Disabled, zu viele E-Mails beim Loggen. Ja, das dann ist hat er nochmal enabled am selben Tag, wieder disabled. Naja, er hat erstmal, genau, er hat ihn enabled mit der Bemerkung G. Genau. Dann hat er ihn wieder disabled mit der Bemerkung großes X, kleines X. Also er hat echt alles gegeben mit seinen 6 Funden. Ich weiß aber, ist da vielleicht auch eventuell die Anzahl der Funde, das. Ach nee, das ist ein Erwachsener mit bei, okay. Ja, Vater und Kind, schätze ich mal. Aber immerhin 5 Favoritenpunkte gekriegt für den Cash, ne? Der ist einfach überfordert. Das ist nicht sein Hobby. Da hatten wir auch noch was von. Ich habe mit dem Owner gechattet, hat Mika geschrieben. Die vielen E-Mails waren ihm wohl wirklich zu viel. Nun hat er aber einen Weg gefunden, seine E-Mails zu sperren. Halte ich zwar fragwürdig, denn so bekommt er ja auch nichts mit, wenn etwas mit seinem Cache nicht stimmt. Aber vielleicht schaut er ja täglich in sein Listing. Problem ist jetzt nur, dass das Listing schon archiviert ist. Aber hier lesen ja auch Reviewer mit. Vielleicht haben die Erbarmen mit dem Owner. Die lass mal. Glaub mir. Die haben Erbarmen mit uns Cachern. Ja gut, jetzt hast du natürlich im halben Jahr 210 E-Mails. Ja gut. Musst du mit leben, ne? Die musst du doch nicht lesen, du brauchst doch nur die Überschrift, dann reicht das schon. Oder du stellst sie so ein, dass alles, was nicht Fund ist, genau. Nee, dass Funde archiviert gedingst werden. Ja. Du siehst, ich chatte nicht nur mit Weiblingen. Oh, guck mal, ist bisexuell, der Mika. Und das, obwohl er eigentlich immer nebenbei Rätsel löst, ne? Ja. Oh, ich glaube, das nächste Thema schieben wir mal nach unten, das bewahren wir wieder auf für. Da haben wir wieder 2, die jetzt ewig offen bleiben, weil das das würde wieder, das sorgt für Aufregung. So, dann haben wir noch, den habe ich überhaupt nicht, das Ding ist schon wieder archiviert jetzt. GC9CDPQ. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Der hat den Cache gelegt und wieder archiviert, oder was? Also der Publish war am 23.06.21 und wurde am gleichen Tag dann archiviert. Vom Owner Tollekühn. Ich habe keine Lust mehr. Nicht nur, dass man als Cache-Owner damit gesegnet ist, dass einige Cacher die Caches klauen, weil sie, wie wohl bei einem Großteil meiner Challenges, diese nicht mal ebenso als Fund loggen können. Und nein, Angelcache werden nicht von Muggeln entwendet. Auch teils sehr unschöne Diskussionen mit Cachern bezüglich ihrer Log-Einträge kann man sich eigentlich schenken. Und so geht das dann weiter. Also der hat diesen Cache gelegt, zumindest damit das Listing, er meckern kann, oder? Zumindest das Listing angelegt, ne? Ja. Ein Reviewer beschäftigt damit, ne, der sonst auch nichts zu tun hat. Ja. Es hat tatsächlich aber trotzdem noch einer gefunden. Nee, 2 sogar, ne? Oder wie wir sind. Nee, oh, noch mehr, 3 Stück. Nee, stimmt tatsächlich, der muss tatsächlich eine Dose gelegen haben, ja. Ja. Aber was, der legt da ernsthaft ein Cash hin, nur damit er sich dann mit großen Worten verabschieden kann? Ja. Wie dämlich ist denn das? Das ist so, wie Leute, die in sozialen Netzwerken sagen, ich bin jetzt mal weg. Ne? Ja. Die sind nicht einfach weg, sondern die müssen nochmal sagen, ich bin jetzt weg. Ne? Und das gehen aber nicht. Das ist mir echt. Riesenaufriss und alles und dann beschwert er sich über alles und dann macht er die mit großen Worten zu. Also das ist so in etwa die dämlichste Variante, die ich bis jetzt so kennengelernt habe. Aber er hat ja auch durchaus irgendwie ein paar mehr Challenges an sich irgendwie gelegt, ne? So. Ja, klar, aber dieser hier ist ja nun... Kann man da nicht einfach in der Archivierung der anderen Caches einfach seinen Unmut nochmal... Ja, aber die hätten das ja nicht genug mitgekriegt. Wenn die Leute die durchhaben, haben sie die ja nicht mehr auf Watchlist und so. Das aber stimmt. Schon eine sehr schräge Variante, ne? Also fand ich auch irgendwie. Ja. Naja. Dann haben wir noch zum Abschluss, als ich das wieder gekriegt habe, gedacht, also ist nicht nur in unserem Hobby Bekloppte unterwegs. Man kennt ja die Wandernadel. Ich mache sie ja sehr gerne. Das ist die Harzer Wandernadel. Das heißt, Die Touristiker da im Harz haben sich zusammengetan und haben 222, na, mittlerweile ist es noch mehr, aber insgesamt ist mal bei dem Hauptwandernadelteil 222 Stempelkästen aufgestellt. Da muss man hingehen, drückt sich so ein Stempel, der da vor Ort liegt, in sein Heft rein. Und wenn man dann so und so viele voll hat, dann kriegt man verschiedene Wandernadeln. Das ist, bis zur 50 wird man fast zugeschissen damit. Und dann muss man plötzlich zum nächsten 150 haben. Das ist schon echt viel. Also da muss man auch viel für laufen. Der Sprung ist groß, ne? Ja. Und mittlerweile sind die auch so gebaut. Also die vorher waren noch ein paar mehr an der Straße. Die haben sie alle schon mittlerweile abgebaut. Weil es steht auch in dem Artikel drin. Das ist also auf ndr.de kam das. Nachrichten Niedersachsen, Braunschweig, Harz, Göttingen. Harzer Wanderpass. Lieber selbst kaufen. Sucht da einfach nach. Den findet ihr schon. Wir verlinken das natürlich auch. Genau, mit dem Auto zur Stempelstelle. Normalerweise steht der Name des Besitzers oder der Wanderin im Pass. Da die Pässe aber auch oft verschenkt werden, gäbe es auch Blanko-Exemplare, heißt es. Es soll Fälle geben, gäbe nicht mit Ädern geschrieben? Ist egal. Es soll Fälle geben, bei denen Stempelaspiranten die einzelnen Punkte mit dem Auto anfahren, Stempel und dann weiterfahren. Ja, solche Idioten habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Damit das nicht mehr so oft passiert, gibt es mittlerweile aber nur noch 5 Standorte, die mit dem Auto zu erreichen sind. Und ich kann euch versichern, es gibt etliche Stempel, da müsst ihr richtig Kilometer für machen. Ja, also wer die Stempel alle voll hat, ne, der hat und auch, also der hat wirklich was gerissen, ne? Ja, da bist du wirklich viele Tage unterwegs gewesen. Und es gibt die Dinger tatsächlich, da steht dann auch drin, denn auf einer Internet-Auktionsplattform werden sie angeboten. 71 Stempel im Pass reichen für den Titel Wanderkönig zu haben für rund 60 Euro. Unfucking fassbar. Ich werde mir, glaube ich, erstmal einen 10er-Pack bestellen. Ich wollte gerade sagen, ne? Immer schön mitnehmen und dann. Ja, ja, und dann stempel ich immer 10 Stück ab und dann verkaufe ich 9. Also, ja, das ist ja auch, also, was hast du davon, das zu kaufen? Das verstehe ich daran nicht. Nee, ich verstehe das auch nicht, weil ich sag mal, Der Rindling schreit auch, ich dachte, Wanderer wären ein ehrliches Volk. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, aber ich sag mal, gerade bei sowas, ne, da ist ja wirklich auch, diese Wandernadeln sind ja nicht wie Geocaches, dass die irgendwo in der Leitplanke hängen. Weil das sind ja auch immer oftmals Stellen, wo wirklich was Schönes zu sehen ist, ne? Ja, bekannte also, Punkte, Aussichtspunkte, ja, Felsen, fast ausschließlich, würde ich fast sagen. Also, das sind schon tolle Sachen. Also ich gucke gerade mal, schreibe gerade ab 111, jetzt gucke ich nach, gibt's welche. Ja, es ist ein bisschen unglücklich gemacht in meinen Augen, die Abstände. Aber es ist trotzdem, das hatte ich auch mal gesehen in der Übersicht, es ist ein relativ großer Sprung irgendwann. Ja, es ist richtig. Und danach kommt dann nicht mehr viel. Ne, du bist dann, was ganz zum Schluss ist dann Wanderkaiser oder wie heißt das dann? Ja, genau. Und da läufst du dir teilweise echt schon ganz schön die Füße für wund. Ja, Spielregeln, Vertriebsstellen, ich gucke gerade mal, aber ich finde es jetzt auf dem Schlag nie. Stempelkästen, Sonderstempel, bla bla bla. Hier sind nur die 3 abgebildet, es sind aber mehr. 111 weiß ich gar nicht, welcher das denn war. Die müssten wir ja auch schon zusammen haben. Wanderkaiser, ich halte es nicht aus. Naja, irgendwie musst du sie halt nennen. Ne? Leistungsabzeichen. Warum finde ich das nicht? Bei Majestäten. Leistungsabzeichen. Ach, Majestäten, da, ja, alles klar. Genau, und wie viel haben wir da? Also ab genau, 8 für 8 gibt's den ersten in Bronze, dann kommt genau, 16 in Silber, 24 Gold. 24 in Gold. Dann musst du schon 50 haben bis zum Harzer Wanderkönig. Genau. Dann kommt der Harzer Steiger. Ja, nee. Genau, den kannst du ja wohl schon mal knicken, weil den kriegst du ja nur, wenn du da, nee, den musst du schon mit Bergbausymbol, das ist was anderes. Für 111 kriegst du keinen. Wir haben nur das einfache Heft und da ist der nämlich nicht bei. Und das ist genau das Problem. Du hast also einen bei 50 und den nächsten, den hast du erst bei 150. Und 100 Stempelstellen, das ist, also wenn du 3 am Tag machst, dann bist du abends schon, dann hast du schon ein paar Kilometer in der Beine. Ah, okay, ja. Also mit 150 bist du der Harzer Kaiserschuh. Genau. Und dann kommt die 222 der Wanderkaiser. Genau, dann kannst du dir halt noch so ein paar Embleme dafür kaufen. Wir haben die schon einfach als Spende schon mitgenommen. Ich habe die noch nie irgendwo rangepappt, aber ich finde die einfach schön. Und das macht schon Spaß. Das ist schon eine geniale Idee, die der gebaut hat. Fangen sie ja jetzt überall mit an. Ja, also ich finde es von der Idee auch immer grundsätzlich gut, ne? Es ist eine gute Sache. Und ich finde das zum Beispiel auch, das finde ich aber auch wiederum schade, für die Kinder hätten sie noch ein paar Zwischensteps auch durchaus machen können, ne? Ja. Ja. Also irgendwie so wird so der Wanderprinz oder Wanderprinzessin mit 11 verschiedene Stempel. Okay, es ist ganz gut. Die können ja auch die silberne oder goldene Nadel sonst dann irgendwann machen. Ja, aber da hören ganz viele auch nach 50 Mal auf, weil es dann einfach, das ist ihnen zu lang. Dann aber das finde ich halt auch zu lang. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, da fehlt echt was zwischen, das sehe ich auch so. Da hätten sie bei 100 nochmal was machen können. Hipfo ist gut. Die mit den gekauften Stempeln stehen bestimmt auch in Komoot ganz oben in der Rangliste. Ja, das glaube ich auch. Das ist auch so eine Sache, Komoot mit ihren, da kann man ja Highlights immer geben. Da wird auch alles. Das ist auch, ja, wer mir da manchmal dann irgendwelche Highlights geben wollte, wo ich denke, ihr Leute, jetzt mal, ja, wollt ihr es nur, damit ihr eure eigenen Highlights wiederbekommt? Naja. Ja. Ich habe mir mittlerweile tatsächlich in mein Profil bei Komoot reingeschrieben. Folgt mir oder folgt mir nicht, ist eure Sache, aber ich folge wieder zurück, noch werde ich irgendwas von euch highlighten, nur weil ihr bei mir was highlightet. Hilft nichts, trotzdem habe ich ein paar, die highlighten bei mir alles durch. Sollen sie machen, stört mich ja auch nicht, aber... Ja, Hilfo schreibt gerade, in der Lüneburger Heide habe ich vor Jahren auch mal einen Stempelkasten gefunden, da muss auch irgendwas geben. Ja, das war ein Final von der Letterbox. Ne? Nee. Gibt's, es gab auch mal was hier. Nee, es gibt's noch gibt's aktuell, noch? Da gibt's auch irgendeine Art Wanderstempel. Das ist aber, der Harz macht das sehr geschickt. Die sind wirklich im ganzen Harz verteilt und sind an schönen Stellen. Die sind auch mal an einem Gasthaus, aber die sind auch mal da, wo du wirklich 10 Kilometer hinläufst und gar nichts ist. Und die hier in der Heide, das ist schon wieder von Restaurant zu Restaurant. Um nichts anderes geht's da. Ja, aber ist es nicht, was man bei dem Heilschnuckenwanderpass, den er gerade verlinkt hat hier, ist es aber so, da musst du irgendwie, da läufst du die Strecke ab, dann kannst du irgendwo im Geschäft oder in der Gaststätte halt abstempeln. Schön, genau. Du kannst es gut. Du musst irgendwo schön in ein Geschäft rein. Darum, ja, das ist auch der ganze Sinn von dem Ding. Aber nämlich hier so allgemein, so normal, so ähnlich wie die Harzer Wandernadel, sowas gibt es ja so richtig nicht. Ne? Wo du halt unabhängig bist. Doch, über Deutschland verteilt habe ich da 2, 3 von gefunden, aber die sind alle, die kommen nicht mal in die Nähe davon. Das ist alles, also da ist der Harz immer noch echt weit vorne. Ja. So, ein Tipp haben wir noch. Ich hätte ihn wahrscheinlich übersetzen müssen, ne? Wieso? Das war irgendwie auf Französisch. Ihr macht doch nichts. Der heißt, die Seite heißt Decode, also zusammengeschrieben decode.fr. Ja, ist Französisch, du kannst aber auch Englisch oben. Ach nee, kannst auch Deutsch auswählen, siehst du? Die Seite kannst auch auf Deutsch umstellen. Oh, siehst du, dann habe ich das übersehen gehabt. Ist für mich natürlich wieder nichts, aber für Rätsler ist da wieder eine Menge drin, also da hörte ich nur Gutes von. Mikas letzter Tipp für heute, OC-Rätsel, genau. Das passt zusammen. Ist für Rätsler. Und was ich so, soweit ich das einschätzen kann, sah das gar nicht schlecht aus. Also ganz nett gemacht. Kann man sich zumindest mal angucken als Cacher. Genau, ich hatte mich nur in die Vorschau geguckt, aber nicht auf den Link geklickt. Das war mein Fehler. Nein. Ja. Schlampe. Aber dafür hast du heute den einzigen Cache-Tipp. Ja, seit langem mal wieder ein Cache-Tipp vom Tapir. Und der war auch, ich kann da gar nicht viel zu sagen, weil das einfach... Der 5-Minuten-Multi heißt er. Der 5-Minuten-Multi, GC97WJF, GC97WJF, der 5-Minuten-Multi bei Pferden. Ohne viel zu spoilern, das Listing der Multi, es passt einfach alles zusammen. Und seit langem habe ich mir wieder an so einem Kurz-Multi gestanden und ich musste wirklich grinsen. Und das hat, da habe ich gesagt, den empfehlst du mal, der ist einfach kurz, knackig und einfach gut gewesen. Mir hat er gefallen. Okay. Ja. Ich kann den da machen. Ich habe ja jetzt da einen Telefonjoker. den brauchst du, also wenn du da einen brauchst, nee, definitiv. Ja, meinst du, ist was verkehrt, ja? Ja, also das ist wirklich, und wie gesagt, ich musste, beim Loggen musste ich einfach grinsen und das hat mir so gefallen. Könnt ihr machen. Ne, da in der Ecke sind sowieso also so ein paar ganz gute Caches noch. Ich habe da nicht alle weggegrast, aber es sind auch einige, das ist irgendwie ein kleiner Lost Place und einmal muss man wohl auch mal irgendwie mal eine Warthose anziehen oder so. Also es ist ein bisschen was auch zum Dreckig machen da in der Ecke, wo der liegt. Vielleicht ist es mal ein Ausflug wert. Ne? Ja, ich habe diesen Monat leider nur Pech gehabt. Ja, das hatte ich ja auch jetzt 2 Monate lang, ne? Dass ich irgendwie nichts Richtiges... Siehst du, der Kriegstrom sagt auch, die sind gut. Der kennt ich sich hoffe da jetzt aus. Aufs Wochenende, wir gehen ja wieder mit den mit unseren Kurschen Rollsplittkalle wandern am Samstag. Habt ihr schon ein grobes Ziel? Welche Richtung? Görde. Ach, Görde, ja. Die beiden kommen ja aus Richtung Uelzen da hinten. Mhm. Und wir haben gesagt, wir treffen uns in der Mitte. Das sehen wir jetzt mal grob als Mitte. Nee, ist einfach, die Mitte wäre tatsächlich so ja, kurz in der Lüneburg. Da haben wir aber durch, alles weg. Wir cashen ja schon 20 Jahre schon was zusammen, ne, tatsächlich. Da haben wir ja alles weg, was interessant war, ne. So, was ja, aber Görde ist ja auch ein großes, schönes Gebiet, da kann man. Genau, und da sind noch richtig viele schöne Wandercaches und unsere Owner der ersten Wahl sind ja so wie Kiewicz und Co. Und die haben da noch einiges liegen, so da sind wir sehr gespannt drauf. Und so weit ist es von uns jetzt auch nicht. Also ich weiß nicht, das geht immer noch. Das ist ein bisschen viel Landstraße, aber Gott nochmal. Ne? Ja, aber das ist voll Zeit. Wenn wir meistens eine Stunde sind wir da. Kann ich also jedem empfehlen, wer einen schönen so Wandermultis sucht, guckt euch den Görderwald und Umgebung an. Da liegen echt eine Menge. Wir haben da schon zwei, drei gemacht. Die hatte ich auch jedes Mal fast als Favorit hier drin. Ne? Der Hemberger hat auch einige große Wandermultis gelegt, ne? Ja, seine sind immer ein bisschen kurz. Ja. Okay, gut. Aber kann man ja kombinieren. Also ich wollte gerade sagen, kann man ja. Die Ecke lohnt sich echt zu besuchen. Da bist du relativ allein unterwegs, eine schöne Gegend. Das macht schon Spaß. Und der Görde-Mörder ist auch nicht mehr da. Also von daher kann ich es. Glaubt man zumindest. Ne? Ja. Zumindest war er lange ruhig. Das ist wie mit den Vulkanen. Irgendwann brechen sie wieder auf. Ne? Aber nicht, wenn ich da bin. Ja. Deswegen hoffe ich, dass wir da dann wieder mal einen empfehlenswerten Cache finden. Der übrigens, wo ich den Captain Kriegstrom gerade hier noch, ne, wir haben uns um 2 Tage verpasst bei dem einen Cache. Ne? Kriegt er immer nicht so mit, er ist ja nicht in Telegram-Gruppen oder so. Ne? Ah. Bei Twitter ist er auch nicht. Das denn? Ja. Aber sowas gibt's. Der Captain hat nämlich auch noch ein paar Caches, die vom Captain sind ja auch immer ganz gut eigentlich. Die muss ich auch noch mal so die nächsten Wochen noch mal abgrasen. Also ein paar sind noch, die ich da noch machen kann. Mal gucken. Ich staune gerade, wir haben ja jetzt mehr Zuhörer als 22 Mann sind da im Chat. Ey. Meine Güte. Kriegen wir die 90 Minuten noch voll? Ja, nee, jetzt ziehen wir nicht groß in Länge. Jetzt, ich bin heute sowieso schon nicht so fit, deswegen bin ich ganz froh, dass es heute nicht ganz so lange geht. Die 90 Minuten, ja gut, knapp haben wir sie verfehlt. Aber ich sag mal auch so dafür, dass ich die Tage noch dachte, oh, das wird eine kürzere Sendung, weil das Themengebiet halt überschaubar war. Ja, dafür. Ist doch nicht. Ne? Zwei Themen geschoben. Ja. Ah, die kommen nächstes Mal. Das eine schieben wir schon wieder ewig vor uns hin, das andere ist neu dazugekommen. Also nächstes Mal, wir machen das wie die großen Profis, die kommen nächstes Mal bestimmt, also übernächstes Mal. Morgen oder übermorgen. Oder in der dritten Folge. Ich habe auch festgestellt, wir können keine Sonderfolgen mehr machen. Ich höre die normalerweise immer nochmal nach, um reinzuhören, wo hätten wir was besser machen können oder schlechter. Und irgendwie fällt mir mal auf, das letzte Mal habe ich das jetzt nicht mehr geschafft, mit Heike die bis zur nächsten Folge alle durchzuhören. Ja. Also, da muss ich irgendwas optimieren. Das stimmt. Ja, genau, dann haben wir es quasi. Ja, ich denke auch. So, schön geschafft. Genau, terminlich wird es so sein. Bei der nächsten Folge bin ich nämlich in Dänemark hoffentlich. Das heißt, diesmal wird es wahrscheinlich einen etwas größeren Sprung einmal geben. Ja, aber dann, ich glaube, auf Dänemark, das so. Auf das WLAN sollten wir nicht setzen. Dann. Naja, ich bin mir da nicht so sicher, ob wir, muss mal gucken, ob wir überall reinkommen, aber ich glaube auch nicht, ob deine Familie jetzt begeistert ist, wenn du dann im Urlaub da sitzt und treibst das Podcast ist. Nee, wo wir gerade nur eine Woche in Dänemark sind, dann ist die Zeit eher ein bisschen begrenzter. Ne? Von daher werden wir da ein bisschen gucken, der nächste Termin wird nicht in 4 Wochen sein, ne? Ja, müssen wir halt gucken, wie es passt, ja. Genau, da werden wir nochmal absprechen, dass wie immer, ja, wenn wir im August könnte es aber noch klappen, ne? Das könnte ganz. Ne, im August tendenziell nicht mehr. Warte mal. Ach, nehmen wir eins zu. Ne, müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir es vorher. Schauen wir mal. Wir sprechen es ab. Ich sagen, guck erst mal in Ruhe, sonst müssen sie halt mit der Sommerpause einen Moment überlegen. Ich wollte gerade sagen, also dann ist es mal 6 Wochen so oder so. Müssen wir mal schauen. Irgendwie. Ja, eben. Ne? Aber ich guck mal. Genau. Guck mal, so viel Hörer, da müssen wir auch was bieten. So viel Live-Chatter hier haben, ne? Ich bin ja begeistert, ey. Und vor allen Dingen ist es dann ja so, dass wir uns demnächst wieder live sehen. Das ist ja gar nicht mehr lange hin dann, ne? Ja, das stimmt. Das sind jetzt ja auch nur noch quasi 6-7 Wochen. Dürfte ja eigentlich nicht zwischenkommen. Und dann gibt's wieder Nussecken, Kinders. Der Punkt ist ja, wenn wir über 50 kommen als Inzidenz und das glaube ich jetzt in 6 Wochen, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber dann muss jeder einen Stuhl mitbringen, dann wird's lustig. Dann ist nämlich Stuhlpflicht beim Event. Lass einfach einen weg und dann passt das schon. Genau. Daher passt das dann, kriegen wir das hin. Ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, habt eine schöne Ferienzeit. Ja. Erstmal noch einen schönen sommerlichen Monat. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ja, das sehe ich auch so. Vielen Dank fürs Aushalten. Ne? Ja, ich finde es immer schön, der Chat ist immer hilft immer weiter. Ja, alles klar. Dann viel Spaß, Kinders. Und genau. Wir beenden hier mal die Aufnahme. Bis die Tage. Tschüss. Ciao.